Herzlich willkommen beim Nerdmate-Podcast, Folge 7 müsste das jetzt sein, ja, Folge 7, ich hab's nicht so mit den Folgennummern. Folge 7, wir behandeln ja hier im Nerdmate-Podcast so alle Themen, die mit dem Nerdsein zu tun haben, also nicht nur technische, sondern generell, wo es halt Nerds gibt und wo sie anzutreffen ist. Und eins dieser Themen ist halt Tabletop. Und wir widmen halt möglichst diese Stunde dem Tabletop, aber es kann sein, dass wir abweichen, weil es irgendwann der Stoff ausgeht. Also verzeiht, das ist ein Feiertag, wir haben auch Ferien und so und wir wollen das auch nutzen, also nicht so schlimm. Zu Gast in mir im Sendestudio im wunderschönen, verregneten Kramburg ist der Daniel. Hallo Leute, ich sehe zwar kein Sendestudio, aber okay. Oh. Hey, ein Mikrofon und ein Aufnahmecomputer stehen für ein Sendestudio. Mehr haben die da auch nicht. Haben die nicht auch Praktikantinnen? Na, ist egal. Ja, ja, aber gibt's doch nicht diese Werbung, wenn du unzufrieden bist, gründest du eine eigene Partei. Wenn du eine eigene Partei kümmerst, kümmerst du dich persönlich um deine Praktikantin. Wenn du dich persönlich um deine Praktikantin kümmerst, musst du dich öffentlich im Fernsehen entschuldigen. Du willst dich nicht öffentlich entschuldigen. Du willst dich nicht entschuldigen. Darum geht's zu Top-Tarif. Die Werbung ist sehr... Schleichwerbung. Ist ja kein Schleichwerbung. Ich habe nicht gesagt, wofür die ist. Ja. Okay, wir reden über Tabletop. Das heißt, wem das nicht sagt, also wer halt die Computerwelt kennt, was es ist, quasi wie... Strategiespiel. Wie Age of Empires, nur halt ohne das Age und ohne das Empires. Und auch nicht Runden, und auch nicht in Echtzeit, sondern in Runden. Ja, die guten alten rundenbasierenden Strategie-Games, halt ohne Basisaufbau in den meisten Fällen. Also ja. Es gibt, glaube ich, auch Strategiespiele, in denen du wenigstens ein klein bisschen Basisaufbau hast. Wie hieß diese Spiele? Medieval War oder sowas? Ja. Da hast du quasi auch große Schlachten von zigtausend Figürchen oder Männchen gegeneinander. Ja, yeah, also wir haben, wir wollen jetzt hauptsächlich uns mit den größeren beschäftigen, das heißt in dem Fall die Games Workshop Regel, was Warhammer und Warhammer 40k umfasst und halt mit den ehemaligen Mitarbeitern von Games Workshop, die Privateer Press gegründet haben und War Machine und Hordes rausgebracht haben. Genau, quasi mit der dunklen Seite des Tabletops. Ich würde sagen, der alternativen Seite des Tabletops, aber gut, die haben halt verschiedene Ansätze und so. Halt, die Ursprünge liegen halt in Warhammer. Ja. Das war, glaube ich, das erste wirklich richtig gute Tabletop aus England. Ich weiß, es kann vorher welche geben, also wenn irgendwelche Geschichten-Nerds hier anwesend sind, ich mache auch gerne mit euch ein Interview und wir reden ein bisschen über Geschichte und darüber, dass meine Geschichtskenntnisse so schlecht sind. auf jeden Fall ist ein Tabletop halt ein Spiel, in dem Nerds hingehen, sich eine Spielplatte holen, also meistens eine grün bemalte Platte, sie mit ein bisschen selbstgebautem Gelände versehen und anfangen, Zinn- oder Plastikminiaturen, die sie selbst angemalt haben, in mühevoller Kleinarbeit hin und her zu schieben und dabei historische Schlachten, nicht immer, aber manchmal, nachzuspielen und quasi ihre Fantasie zum Leben erwecken. Quasi ohne 3D-Renderer. Quasi Modelleisenbahn ohne Eisenbahn. Und ja. Mehr Krieg. Und ohne Motor, ja, und halt ohne das ganze Eisenbahngedöns, das sowieso immer zu spät kommt. Ja. Ja. Im quasi. Wie Schach. Wie Schach? Nur in cool. Und bunt. Und bunt. Ja, nicht nur schwarz-weiß. Nein, das wäre rassistisch. Ja, das heißt, es gibt verschiedene Modelle in dem Fall. Das heißt, wir haben quasi jeder Spieler stellt seine eigene Armee, die er sich mit seinem eigenen hart verdienten Geld oder vom Mami gegebenen Geld zusammenkauft. Oder geklaut. Oder geklaut. Oder mit Drogen, die ihn verdient. Wir sind da wir sind heute irgendwie viel zu lustig. Es macht der Kuchen. Hast du den aus Holland, oder? Nee, der ist aus Deutschland. Der ist billiger. Das ist, glaube ich, von... Oh mein Gott. Kaufst du sowieso. Saftiger Rührkuchen. Ah, mit Butter. Saftiger Rührkuchen. Ich nehme dir noch ein Stück. Ich glaube, du brauchst das gerade. Nein, man kann das wahrscheinlich jetzt sogar hören. Schmatz. Ich guck mal, das haben wir jetzt schön halbiert. Ja, gut, krieg hier noch ein großes Stück. Genau. Ein großes Stück vom Kochen. Ja, wir sind heute nicht so bei der Sache. Gib mal deinen Teller, der Rest kommt noch. Jetzt krümel ich dir das Mikro voll. Wir haben den Kuchen direkt neben dem Mikro stehen, finde ich echt total praktisch. Ist der Weg nicht so weit? Naja. Also auch für euch nicht. Also hier in dem Volksempfängern, wenn ihr uns hört, wer ist der Kuchen? Ja. Also, da ja bald Wahlen sind, kriegst du damit auch eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Hahaha, wie lustig, Daniel. Selten so gelacht. Du hast angefangen. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Es gibt, obwohl über die Folge kann ich nicht veröffentlichen. Nein. Auf also schwarzen oder braunen Seiten. Nein, der Thema-Zwerg ist tot. Nein. Also, wir sind heute wirklich nicht so ganz bei der Sache. Nein. Also, beim Tabletop geht es halt darum, dass jeder sich eine Armee zusammenstellt, möglichst ausgeglichen. Ausgeglichen. Das heißt, dafür gibt es Regeln, die halt der Hersteller stellt. Und Ich denke mal, die ursprüngliche Idee war dahinter, historische Schlachten nachzuspielen. Weil selbst mein Opa hat Zinnfiguren gegossen und da wurden halt möglichst selbstgemachte Regeln. Das heißt, es gab ein paar Nerds, ein paar, sagen wir mal, historische Geschichtsnerds, die haben sich zusammengestellt und haben halt gedacht, wir wollen historische Schlachten nachspielen. Ja. Und haben dann halt Regeln dafür entwickelt, wie das ausgeglichen möglich ist, zum Beispiel die Schlacht von Gettysburg nachzustellen. Die ja teilweise auch live gemacht wird. Aber das ja, ja, halt, da gibt es auch ein paar Nerds, das sind andere Nerds, wenn der einer Lust hat. Wenn man halt nicht genug Platz hat, dann geht man halt zum Tabletop. Ja, ja, wenn man nicht genug. Wenn man halt mal zwischendurch eine Runde zocken will, macht man das so. Kann man auch stehen lassen und morgen weiter machen beim Gettysburg-Schlacht live. Ist das wird halt schwer. Man ist auch nicht an schlechtem Wetter. Ne? Das ist wetterunabhängig, der Sport. Ich denke, so in die Richtung könnte das entstanden sein. Es gibt ja auch welche, die spielen im alten Rom und Mittelalter. Das ist, glaube ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel Caesar ja damals, gut, von Asterix und Obelix, dass er quasi seine große Karte hatte und da hat er quasi auch seine Modelle drauf geschoben. Das ist quasi die Infanterie. Also ich denke, glaube ich, auch, dass so Spiele wie Strategie, wie heißt es nochmal? Risiko. Risiko, ja. Risiko auch sehr viel in dieses Tabletop mit reingehen ein bisschen. Die haben zwar vereinfachte Regeln, aber man kann Risiko, denke ich, auch als Tabletop grob bezeichnen. Boah, es ist ein Brettspiel. Es ist ein Brettspiel, aber Tabletops sind ja auch eigentlich Brettspiele. Ja, gut. Ja. Und das Brett kannst du selbst aussuchen. Ja, aber das ist ja nicht die Definition. Aber im Prinzip sind Tabletop ein gut, du spielst auch auf dem Brett. Genau. Okay. Tabletop gehört ja zum Thema, denke ich mal, zum Brettspielen, so zur Obergruppe. Ja, ja. Und sind halt eine etwas größer rausgegangene, mit mehr Variationen und so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und ich denke mal, daher ist so Risiko so einer der Urväter des Tabletops modernen. Würde ich jetzt mal so grob sagen. Und zwar keine Nachweise dafür im Moment, aber... Ja, aber ich finde diesen geschichtlichen Kontext... Es klingt richtig. Ja, es fühlt sich auch richtig an. Weißt du? Es muss ja nicht nur richtig klingen, es muss sich auch richtig anfühlen. Und wir haben also wir haben dann diese einfachen Anfänge von einfachen Zimmerguren bis zu den hochmodernen Plastikbausätzen, wo jeder Bastler dran verzweifelt, weil irgendwas wieder nicht passt. Oder weil was fehlt, das IKEA-Prinzip, man kennt es nicht. Ja, das heißt, wir haben Warhammer, die ursprüngliche Variante. Es spielt halt in einem fiktionalen Universum. Und ja, in einem fiktionalen Universum, der Warhammer-Welt, ich weiß gerade nicht, ob die einen anderen Namen hat, dort gibt es halt verschiedene Völker, also es gibt halt, sagen wir mal, verschiedene Fraktionen, die aus irgendeinem Grund in einem ewig währenden Krieg, der immer kurz vorm Abgrund steht, die Welt kurz vor der Vernichtung steht, ist halt so das dunkle Zeitalter. Ja. Ja, kennt man. Die Welt steht am Abgrund. Das ist halt das. Und jedes Mal rückt die immer ein Stückchen näher an den Abgrund, aber die fällt halt nie rüber. Wäre auch scheiße. Wäre nämlich vorbei. Kann man gern Geld mehr mit verdienen. Das ist so dieses grobe Setting, dieses Dunkle. Das zieht sich halt durch viele Tabletop durch, dieses dunkle Kriegssetting, das immer alle im Krieg, also es gibt nicht dieses fröhliche, ach, wir kämpfen einfach so, weil wir da Lust drauf haben, sondern... Das heißt, ein Hello Kitty Tabletop würde zum Beispiel nicht funktionieren. Du hast ja, die Storyline ist eine sehr wichtige, weil die bietet halt die Motivation als Spieler, die man hat. Ja, genau. Sich selbst weil viele Spieler, Spieler brauchen auch eine gewisse Motivation für das Spiel, weil einfach nur dieses Regeln und Miniaturen ist ja irgendwie auch langweilig. Im Prinzip so nach dem Motto ein Rollenspiel, dass du quasi der Feldherr bist und schiebst deine Figuren übers Schlachtfeld. Ja, du bist halt wie damals, ne, in dem schönen Buch die Kunst des Krieges, ne? Quasi bist du der Feldherr und versuchst mit Strategie und Taktik dein Gegenüber zu bezwingen in einem vorgefertigten Szenario. Was erstaunlicherweise ziemlich viel Analogie hat. Ja, finde ich gut, was? Ja, ja. Ich mag das. Also, psychologische Kriegsführung. Oh. Ja, die macht in dem Spiel auch viel Sinn. Ja, also, da können wir nachher darauf eingehen, wenn wir mal ein bisschen über die Spielmechanik reden. Also der Grundsatz ist, man sucht sich quasi eine Fraktion aus, die einem vom Typ her passt. Jede Fraktion hat ihre Eigenarten und ihre Besonderheiten. Das heißt, in jedem Tabletop gibt es verschiedene Fraktionen, weil wenn alle gleich wären, wäre langweilig. Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Fraktionen, die alle eigene Ziele, eigene Motivationen, eigene Einheiten, Besonderheiten und Ähnlichem haben. Ja, vielleicht sogar noch spezielle Regeln, aber das ist ja... Ja, das kommt alles ein bisschen später. Das ist ja erstmal fürs Grundsetting nicht... Ja, klar. Jeder hat dann so seine eigenen... Genau, jeder hat seine eigene Vorstellung, Moralvorstellung und eigenen Platz in dieser Welt. Ja. Und versucht den in irgendeiner Form sich einzunehmen. Ja. Der Vorteil von, in dem Fall Tabletop ist, dass du quasi da frei bist, gegen wen du kämpfst, gegen was du kämpfst, wie du kämpfst, weil du hast halt die Settings ja nicht vorgegeben, du hast halt nur eine Storyline, an der man sich orientieren kann, aber nicht muss. Das Problem ist jedoch auch, ich sag mal, je nachdem, was du spielst, musst du halt wirklich gucken, dass du die Leute... Je nachdem, was du spielst, musst du halt natürlich gucken, dass du auch die entsprechenden Gegner hast. Weil ich sag mal, ich habe jetzt auch das Problem mit War Machine, ich weiß nicht, in Krefeld wüsste ich jetzt keinen, der das jetzt zum Beispiel spielt. Also ich habe ja einen Vorteil, ich wohne in der Nähe von einem Hobbyladen. Ja. Nee, ist gut, aber es gibt halt auch da wenig War Machine-Spieler. Ja. Ich kenne jetzt persönlich eigentlich nur dich wirklich als Gegner. Und Tim. Und Tim, aber der ist halt Tim. Lass mir das. wir müssen jetzt hier nicht jemanden... Ja, der hört den Podcast eh nicht und wenn er ihn hört, dann hau ich ihm auf die Fresse. Der kann sich nicht wehren. Der kann ja mit seiner kleinen Armee gegen mich antreten. ja. Ja. Und wie gesagt, am Anfang braucht man halt jeder eine Armee. Es gibt halt, Hersteller bieten meistens so kleine Starterboxen an. Die recht praktisch sind. So die recht praktisch so das erste Spiel. Obwohl ich immer empfehlen würde, sich vorher erstmal das Grundregelwerk immer von einem erfahrenen Spieler auszuleihen, weil man weiß ja nicht, ob das unbedingt für einen was ist, die Regelmechaniken. Richtig, vorher informieren, bevor man irgendwie dafür Geld ausgibt, die ja auch nicht gerade sehr günstig sind. Also hast du ja teilweise Kits, die kosten, sag mal, das hat man für so eine Figur 10 Euro, 20 Euro. Ja, aber Euro, das Problem ist so für ein Starter-Kit, wenn man so jetzt mal schon mal anfangen, über Preis zu reden, du musst schon, wenn du anfangen willst, schon mal locker 100 bis 200 Euro in die Hand nehmen, je nach Spielsystem. Mit Zubehör auch noch. Ja, auf jeden mit Fall. Zubehör, mit ein bisschen Grundausstattung, mit Bemalzeug, Grundregelwerke und so, muss man locker mal 100, 200, 250 Euro in die Hand nehmen, um wirklich sagen zu können, so, damit kann ich anfangen. Es ist quasi nicht so wie Monopoly, dass man sagt, ich gebe jetzt einmal 40 Euro raus oder wie Siedler von Catan. Ich gebe jetzt einmal Geld aus, hab das Spiel dann da und kann damit spielen. Also das kannst du auch machen, klar, aber du kannst doch nicht sagen, okay, ich will jetzt anmalen, brauchst du Farben. Ich möchte jetzt Gelände für meine Spielfläche haben, kostet auch wieder extra. Ja. Und dann immer wieder größere Armeen, was natürlich auch Spaß macht. Natürlich, das heißt, eine Armee ist niemals fertig. Also das, wie eine Modelleisenbahn. Ja, das ist auch niemals fertig. Das Tabletop hat das Schöne, man ist auch nie fertig. Es gibt immer wieder Neuerungen. Und das Grundsatz, man orientiert sich an den Regeln des Herstellers. Das heißt, der Hersteller gibt quasi vor, welche Regeln in dieser Welt gelten. Ja. Man kann zwar Hausregeln so einlegen, aber es kommt alles später. Das ist ein komplexere Thema, weil so eine Regel ist schon echt schwierig. Ja, das stimmt. Und, aber im Vorrang, finde ich, steht immer der Spaß am Spiel. Man soll sich da auch nicht unbedingt immer so an Regeln, es ist schwierig, ich weiß, manche Regeln sind da, um gebrochen zu werden, und andere, an die sollte man sich besser halten, wie Bewegungsregeln, nicht wahr, Daniel? Wollen wir nicht Regeln erfinden, Christian? Das habe ich nie getan. Nein, ich kann nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die mächtige Cola-Flasche des Song, das ist eine komplett eigenständige Regelwelterweiterung. Also, eine Erweiterung, genau. Ja, da weiß ich jetzt nichts von. Also, Patent-Pending. Ja, Patent-Pending. Wie gesagt, Tabletop hat halt den Vorteil, dass du halt immer wieder verschiedene Settings, verschiedene Gegner hast und halt in der Möglichkeit bist, dass dich da auch unbekannte und unerwartete Situationen und Sachen treffen können, die in einem Brettspiel nicht möglich sind. Weil wenn man die Brettspielregeln einmal kennt und sich einmal hinsetzt, kann man innerhalb eines Tages alle möglichen aufkommenden Situationen eines Brettspiels erfassen und Gegenstrategien entwickeln. Ich wollte gerade sagen, du hast halt mindestens genauso viele Möglichkeiten wie beim Schach. Du hast ja auch zig Milliarden Zugkombinationen. In dem Fall hast du ja noch mehr, weil du kannst die Miniatur noch kombinieren, du kannst die Aufstellung fast beliebig machen, je nachdem, was du für ein Tabletop hast. Und da hast du eigentlich fast unbegrenzte Möglichkeiten. Das Schöne an dem Tabletop ist halt, dass es nicht sehr einseitig ist, sondern dass es immer wieder Regeländerungen und es ist halt dynamisch, es wächst halt und verändert sich. Das ist halt eine der Motivationen, warum wir auch Tabletop spielen. Wie gesagt, wir sind ja nicht ganz unbefangen da. Wir sind die Nerds, hallo. Ja, wir sind die Nerds. Das ist ja ein Nerd-Podcast. Also das ist ja halt mal nicht technisches Thema. Ja, ja. Und es ist auch ein Hobby. Noch nicht. Das einiges an Geld kostet, was ja auch normal ist. Ein Hobby muss ja Geld kosten. Ohne. Es ist ein Hobby, das nicht sinnlos Geld verkostet, ist ja irgendwie kein Hobby. Ich überlege. Das wäre ja was Sinnvolles. Ein Hobby, das irgendwas bringt, aber kein Geld kostet, ist ja kein Hobby, sondern irgendwas Nützliches. Wenn ich jetzt einen kleinen Garten hätte und würde Kartoffeln anpflanzen. Ja, das ist ja kein Hobby, das ist Arbeit. Moment. Wenn mein Garten wenn mein Hobby quasi wäre, einen Garten zu machen und ich kann das Ding pflanzen, gut, die Samen kosten am Anfang Geld, aber danach kannst du das Ding immer wieder weitermachen und hast quasi in dem Sinne kaum Kosten. Also, naja, es ist trotzdem Arbeit und kein Hobby. Du musst dich ja immer darum kümmern. Du kannst dich das nicht in den Schrank stellen, sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wenn die ganzen Flaschensammler ihre Arbeit als Hobby anmelden, dann müssten sie doch dafür eigentlich, das wäre jetzt ein bisschen gemein. Das kostet ja auch kein Geld. Ach so. Ja, ich sollte ein Not Safe for Work Tag für das machen. Thematisch gut ausgerüstet, ja? Ein Zollstab. Stäbchen, Entschuldigung. Ja, das Zollstäbchen. Ja, aber es ist jetzt was anderes. Ja. Ja, Spiele aus England kommen, die meisten Spiele haben ja Zoll als Maßstab. Genau. Ich kenne, glaube ich, kaum ein Spiel, das Zentimeter als Maßstab benutzt. Und die meisten, was ich sowieso interessant finde, die meisten Tabletop haben ihre Ursprünge in England. Ja, oder Amerika halt. Oder Amerika, aber hauptsächlich in England. Gibt es eigentlich deutsche Tabletops? Es gibt deutsche Tabletops, ja, aber die sind nicht wirklich bekannt. Wollte ich gerade sagen, weil irgendwie so Battlemake kenne ich noch. Battlemake ist, glaube ich, ein deutsches Tabletop. Da hast du aber, glaube ich, dann auch keinen Zoll, da hast du dann quasi Abstände. Also es gibt zwei, drei, aber die sind, mir sind die Namen gerade nicht so geläufig, muss ich ehrlich zugeben. Echtzeit-Tabletop, das fände ich mal interessant. Schwer zu realisieren. Ja, wer schneller ist. Also Echtzeit-Tabletop ist nicht realisierbar. Noch nicht. Würde ich nie sagen. Also aktuell ist ein Echtzeit-Tabletop nicht realisierbar. Wahrscheinlich ein computergestütztes Echtzeit-Tabletop. Das würde gehen, ja. Dass du quasi Miniaturen aufstellst, quasi du kaufst. Dass du nicht, weil du langsam bist oder Spastiker bist, dass du nicht behindert wirst im Verschieben. Wie gesagt. Quasi Tower Defense, das könnte gehen, das könnte funktionieren. Wir haben mal überlegt, Regeln für Tower Defense für Warhammer einzuführen. Oh. Lass uns nicht drüber reden, das ist sehr hitzig geworden. Lebt der andere noch? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Werbung machen. Also wir haben ja, wir gehen jetzt mal näher auf das Spielsystem Warhammer ein. Ja. Vom Games Workshop. Das ist, ich glaube, der größte Tabletop-Anbieter in der Welt. Ich wollte gerade sagen, jeder kennt das, der geht in der Stadt vorbei, liest irgendwo Games Workshop, fragt sich, was ist das überhaupt? Klingt. Die sind ja fast überall. Also du kannst in keine größere Stadt gehen, ohne so ein Games Workshop zu sehen. Ja, yeah, das stimmt. Und die sind halt die Hobbyläden. Ja. Und da kann man das Spiel spielen und nur das Spiel. Also Games Workshop, muss man sagen, ja, sind sehr stringent. Du kannst bei denen nur deren Tabletop spielen. Selbst wenn du mit Skat ankommen würdest, würden sie dich mit Mistgabeln draußen noch machen. Selbst Schachspielen ist bei denen schon eine Schwierigkeit. Und ob die das auch also kognitiv hinbekommen, ist auch die andere Frage. Aber gut. Worum es geht ist, ist halt ein Hobbyladen und die mal erlauben, hätten sie eigenes Spiel. Es ist halt wie im Restaurant keine Fremdgetränke mitbringen. Ja, genau. Oder im Kino keine Fremdgetränke. Genau, genau, was man nicht tun sollte. Oder ein Videorekorder mit ins Kino nehmen, Videoaufnahmegerät, ne, Kamera ins Kino. Wenn es mal langweilig wird, nehme ich den Rekorder und gucke meinen eigenen Film. Genau. Genau. Es ist nur zum selber Film gucken müssen. Ja, genau. Das ist für Eigenbedarf. Das ist legal. Die nicht der Aufnahme. Gut, lassen wir das. Wir weichen etwas ab. Bisschen. Ja, dort kann man das Spielen lernen und da gibt es auch, ja, zum Beispiel, es gibt die goldenen Regeln, Games Workshop Regeln für Mitarbeiter. Oh Gott. Und die zwingen einen Mitarbeiter, also ihr könnt da reingehen und sagen, ihr möchtet gerne mal ein Testspiel machen. Mhm. Die sind dazu gezwungen, mit dir ein Testspiel zu machen. Das ist kein Witz. Das ist ja fast schon Prostitution. Genau, die müssen mit dir ein Testspiel machen. Also wenn ihr da reingeht, ihr wollt das Spiel mal kennen, geht rein in den Games Workshop und fragt, ich möchte gerne ein Testspiel machen. Die müssen es mit euch machen. Sie müssen. Egal, ob sie Lust haben oder nicht, sie müssen. Ich schicke meine Freunde mal da rein. Boah, die werden sich die Pulsadern aufschneiden. Ja, sie müssen mit dir das Testspiel durchziehen. Bis zum bitteren Ende. Müssen sich auch eigentlich gewinnen lassen? Oder ist das scheiße? Da weiß ich nichts von, aber ich glaube nicht, dass sie dich gewinnen lassen müssen. Aber meistens ist es so, du spielst dann meistens die Packs, die sie für dieses Training benutzen, sind so aufgebaut, dass du nicht verlieren kannst. Okay. Du hast eine Aufteilung an Truppen. Es gibt halt Truppen, die haben Stärken und Schwächen und die haben das Pack halt so gewählt, wenn du die Space Marines wählst in diesem Pack, also wenn du zum Beispiel Warhammer 40k spielst, ja, es gibt Space Marines gegen Orks, meine ich das, glaube ich, aktuell, und wenn du die Space Marines wählst, kannst du nicht verlieren. Das geht nicht in dem Pack. Krass. Ich habe einen gesehen, der hat es mal geschafft, aber der hat wirklich schlecht gespielt und schlecht gewürfelt. Das ist eine schlechte Kombi, wenn du beides, ja, schlecht hast. Ja, klar. Und Da passiert sowas, aber normalerweise ist es eigentlich fast unmöglich, mit dieser Aufstellung zu verlieren. Und du hast ja gerade auch das zweite Thema angesprochen, wir haben Würfel dabei. Das heißt, wir haben wirklich... das habe ich vergessen. Wir haben Zufallselemente drin, die du eigentlich nicht beeinflussen kannst, es sei denn, du hast Trickwürfel. Also Von Trickwürfeln weiß ich ja nicht. Ich habe noch nie Trickwürfel, ich weiß gar nicht, wie die funktionieren würden. Würfel in den Ofen stellen, damit sich das Kunststoff unten sammelt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Da haben wir natürlich keine Erfahrung. Also wir haben keine Statistikvorlesung dazu missbraucht, Würfel zu manipulieren. Nein. Würden wir niemals machen. Also wenn ihr gegen uns spielt, das ist ein komplett faires Spiel. Nein, das Geniale ist halt dabei, wenn man wirklich eine super, super Aufstellung hat und der andere hat einfach nur, ich sag jetzt mal, die dümmste Aufstellung, die man sich vorstellen kann. Wenn er Glück hat beim Würfeln, kann er euch trotzdem fertig machen. Also, das heißt, wenn die schlechte Kombi passiert, was mir häufig passiert ist, du machst einen Sturmer, also wir greifen jetzt weiter vorhin, du greifst quasi in der Truppe des Gegners an, genau, bist in der Vorteilposition, hast Bonis durch den Angriff, ja, und würfelst so unterirdisch schlecht, ja, dass der Gegner sich, genau, dass der Gegner dich trotzdem fertig macht, obwohl, ja, du eigentlich in der besseren Position bist. Und das macht den Reiz dieses Spiels auch, ja, weil... Richtig, weil es halt immer einen anderen Ausgang hat. Also du könntest zwei Spiele mit exakt den gleichen Einheiten gegen exakt der gleichen Person machen. Es gibt es wirklich, das nennt sich Mirror-Matching. Mhm. Da spielen die Leute gegeneinander mit der gleichen Armee und der gleichen Armeeaufstellung. Die teilen sich also dasselbe Armee und dann entscheidet meistens halt das Glück und das strategische Können etwas. Ja. Das gibt's auch. Mirror-Matching ist nicht unbedingt sehr populäre Spielart, aber die gibt es auch. Ich denke mal ein bisschen lang. Gut, es ist im... Auf der einen Seite. Nein, für fortgeschrittene Spieler ist das eine wirkliche Herausforderung, weil ja, da gut, macht viel das Können und das Würfeln aus. Und ja, wie du dich entscheidest. Was, ja. Also das entscheidet viel das Können. Weil ich muss sagen, bei Warhammer und Warhammer 40k ist so, das Würfeln wirkt sehr schwer. Also das Würfeln, die Anzahl der Würfel und so, das System ist sehr glücksabhängig. Ja, du sagtest ja mal 40 Würfel bei einem großen, ja, Schaden. Beim großen Angriff, die versuchen das zu ändern, aber es ist halt sehr glücksabhängig. Das heißt, bei Warhammer geht die Regel, je mehr Würfel du wirfst, umso besser. Ja. Das ist eine Grundregel in diesem Spiel und das macht das Spiel halt auch sehr sehr einseitig an manchen Stellen, weil es halt sehr davon abhängt, wie viele Würfel du wirfst. Ja. Wenn du doppelt so viele Würfel wirfst wie dein Gegner, hast du meistens bessere Karten. Auch wenn du nur durchschnittlich würfelst. Also im Spiel, in dem beide durchschnittlich würfeln, gewinnt der, der meist öfter würfeln darf. Das ist doch quasi so ein typisches Spiel für Mathe-Fuzzi. Also wenn du wirklich da hingehst und denkst dir so, ja gut, was bringt mir jetzt mehr? Zwei Würfel mehr oder das eine plus Ja, aber drei, ich habe auch schon Situationen erlebt, die jenseits der Wahrscheinlichkeit stattfinden. Ja, wo du denkst, das darf, das kann nicht funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit müsste doch jetzt eigentlich einkaufen. Du musst es ja jetzt mal auf den Normalfall beziehen. Das ist ja eigentlich so der... Ja, klar. Auf jeden Fall weiche ich jetzt wieder, glaube ich, zu weit ab, weil Tabletop ist so ein sehr großes Streitthema, wie man hört, unter Nerds. Wir sind beide so ein bisschen Tabletop-Nerds, wir können uns da stundenlang bekriegen drüber. Ja. Ja, das ist ja auch Sinn der Sache, hast ja hier Headbutt. Ja. Also wir haben halt, Tabletop, die sind halt sehr regelintensiv. Warhammer und Warhammer 40k hat halt Einheitenverbände. Das heißt, wir haben hauptsächlich größere Einheiten, Truppen, Verbände, die zu Einheiten und Truppen zusammengeschlossen werden. Das heißt, man bewegt normalerweise Einheitenmodelle nicht einzeln, sondern als Gruppe. Das heißt, ein Block quasi. Ein Block oder ein Trupp in loser Formation. Also das in Warhammer benutzen die halt das mittelalterliche Regimentsstruktur. Wollte ich gerade sagen, so wie und Caesar damals mit seiner Schildkrötenformation. Mit den Kohorten und so, also die normale Regimentsstruktur. Und in Warhammer 40k, also dem in Zukunft spielen im Setting. Also 40k heißt quasi 40.000 Jahre in der Zukunft. Richtig, oder im Jahre 40.000. Ja, oder so. Aber was ja im Prinzip dasselbe ist bei unserer Jahreszählung, ist das ja 2000 Jahre, was macht das da schon? Übrigens spielen die auch da, es geht um dieselben Planeten, das heißt, Warhammer ist quasi eine Weiterentwicklung in Warhammer, also Warhammer 40k ist eine Weiterentwicklung. Ja. Die haben sogar Story-Parallelen und so, was sehr interessant ist. Das muss man sich aber später anschauen, wir reden jetzt nicht so viel über Story. Nein, ja auch ein bisschen so rumgespoilert und so, das muss ja nicht sein. Ja, es ist eigentlich nicht viel Spoilern, also du kannst da viel erzählen, aber eigentlich gibt es kaum Spoilermöglichkeiten, weil das ja eigentlich nur nebenher die Geschichte ist. Das ist nur für wenn die man Leute. Die Geschichte verrät, könnte man verklagt werden wegen Urheberrechts? Nein, weil das ja eine Interpretation und eine Wiedergabe ist. Das fällt ja, glaube ich, nur das Zitatrecht noch. Ja, gut. Also wir zitieren ja nicht, wir geben ja nur das wieder, was wir selber glauben. Klar. Das heißt, kann... Ja, aber GW stellt sich ja teilweise da so ein bisschen, ne? Ja, GW ist komisch, da können wir nachher noch drauf gehen, auf die Eigenheiten herstellen. Also das ist, die benutzen halt die lockere Truppenformation, das heißt, da gibt's Einheiten, aber die haben halt keine feste Regimentsstruktur, sondern so eine lose, wir bleiben halt möglichst dicht beieinander Formation. Ja. Das heißt, du musst, glaube ich, in Zoll, also 2 Zoll müssen die Modelle nebeneinander ab Minimum stehen, damit die als Einheit gelten. Oder 1 Zoll, nee, 2 Zoll sind's. Ja, die ist ja jetzt auch egal. Also du hast halt beim einem System die harten Regimentsverbände, beim anderen das lockere Truppensystem. Nein. Und ich kann nur darauf hinweisen, harte Regimente, so 40-Mann-Regimente, die lassen sich schon, ist aufwendig, die zügig zu bewegen. Also, transportier die erstmal, 40 Zinnminiaturen? So, ja, die sind aber jetzt alles Plastik. Also früher war, als ich angefangen habe mit dem Spiel, als ich noch blutjung war, war... Damals. Genau, damals, TM. waren die Dinger noch aus Zinn? Und so eine Armee von so, also sie wird halt in Punkte gerechnet, das heißt, das haben wir auch noch nicht drauf eingegangen. Das heißt, in jedem System ist das so, du hast eine Begrenzung. Du musst ja das fair spielen, muss fair sein, das heißt, es gibt Regeln, die dir vorschreiben, wie eine Armee aufzustellen ist, damit möglichst klar ausgeglichen ist. Weil sonst könnte ich ja quasi sagen, okay, ich kaufe mir jetzt zigtausend Miniaturen und stelle sie quasi gegen 5 von deinen. Richtig. Das geht ja nicht. Das geht nicht und insofern gibt es Regeln, die dir auf, die dir einen gewissen Fairnessgrad quasi herstellen in der Armee. Genau. Das heißt, Modelle und Einheiten kosten Punkte, du musst Punkte ausgeben, das heißt, du vereinbarst mit deinem Gegner Punkte-Limit. Genau. 500, 1000, 2000 und 2000 sind schon große Schlachten. Also im Warhammer 40k sind 2000, 2500 Punkte Schlachten, dauern schon so einen Nachmittag. Ja, aber locker. Da ist man schon mal locker mit dem Nachmittag mit beschäftigt. Und schnelle Schlachten sind so 1000 Punkte und 500 Punkte werden eigentlich kaum gespielt. Das sind so die Anfängergrößen, wenn man gerade so eine Armee hat. Also richtig gespielt werden 500 Punkte eigentlich nie, weil es zu klein ist. Das stimmt. Kann man in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde kann man so 500 Punkte durchspielen. Ja, zum Lernen ist es gut. Zum Lernen ist es gut. Zum Lernen ist gut, obwohl ich eigentlich normalerweise eher Regeln im Kontext. Da macht man ein Regiment gegen ein Regiment und macht dann die Regeln, um die es geht, im Kontext direkt. Das sind dann halt die Größen, mit denen gespielt wird. Und also so 2500 Punkte ist so, dass der Schnitt im Warhammer 40k ist so 1750 Punkte sind so Warhammer 40k. So meine Erfahrungen sind das bisher. Dann sucht man halt dieser Punkte und seine Einheitenvorgabe, die man hat. Man darf halt bestimmte Anzahl, es gibt halt Standardeinheiten, Eliteeinheiten, seltene oder Unterstützungseinheiten, die sind halt in Kategorien eingeteilt nach ihrer Seltenheit und ihrer Häufigkeit des Vorkommens. Das hast du aber jetzt nicht nur bei Warhammer, das hast du ja auch bei anderen. Yeah. Bei anderen, also fast alle Modelle sind halt ausgeteilt. Es gibt halt HQ oder Kommandanten oder Helden und die werden halt, es gibt halt die werden halt, wie man Tabletop sieht, generell in Kategorien eingeteilt und aus bestimmten Kategorien darf man nur bestimmt oft wählen oder weniger oder mehr wählen und an bestimmte Punktegrenzen darf man halt öfter an diesen Kategorien sich was nehmen. Ja, du hast halt acht Bauern, sag ich eigentlich, ich vergleiche es mal gerne mit dem Schach. Ja, ich finde das Schachbeispiel gut. Du hast halt nur eine Dame, ein König und acht Bauern. Acht Bauern wären zum Beispiel irgendwelche kleinen blöden Infanterieeinheiten, die gegen die Wand laufen. Ja, die möglichst häufig sind in der Armee vorkommen. Das heißt, so Kanonenfutter im Prinzip, sag ich mal. Das heißt, die Aufteilung liegt der Häufigkeit, wie die in der Armee vorkommen. Genau, und auch wie stark die dann dementsprechend sind. Also man kann sich anhand der Punkte schon ganz gut dran orientieren, wie viel kann diese Armee reißen. Also obwohl die Punkte jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für die Stärke sind, sondern eher ein Beispiel für den Nutzen in der Schlacht. Ja, klar. Weil Einheiten, die einen guten Nutzen haben, müssen nicht unbedingt stark sein. Das stimmt. Es gibt Heiler, die können Einheiten heilen und so und dadurch haben sie einen hohen Nutzen, sind aber sehr schwach, weil sie im Nahkampf vielleicht aufgerieben werden können. Ja. Und dadurch verteilt sich das halt und es gibt halt besonders starke Einheiten, sind jetzt halt in der seltenen Kategorie, das sind meistens gewaltige Artillerieeinheiten oder seltene Helden oder Riesen oder es gibt halt ganz Bandbreite. Das ist jetzt wieder sehr volksspezifisch oder sehr fraktionsspezifisch. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, alles, was es in der Mythologie gibt, plus vielleicht noch Herr der Ringe, kann man da so aufstellen, je nachdem, was man für ein Tabletop hat. Ja, es gibt ja auch das Herr der Ringe Tabletop. Ist ja auch vom Games Workshop. Ach so, brauchen die wieder Geld, ja? Okay. Nee, das war schon immer von Herr der Ringe. Die haben damals, als das Herr der Ringe rauskam, haben die Rechte dann an das Tabletop gekauft. Ach so, cool. Die Modelle sind auch dem Film nachempfunden. Oh. Das heißt, die Modelle sehen den Modellen im Film ähnlich. Also in den Film. Also wenn du zum Beispiel Theoden kaufst als Modell, dann sieht er aus wie Theoden aus dem Film. Ist halt sehr cool. Die Regeln orientieren sich auch am Film, die Szenarien orientieren sich auch am Film. Es ist sehr cool, aber nicht so ganz mein Tabletop, weil die Zugreihenfolge ist komisch, weil die Zugreihenfolge ist geschaffelt. Das heißt, erst bewege ich mich, dann bewegt der Gegner sich, dann schieße ich, dann schießt der Gegner. Ja. Und das ist halt, fand ich irgendwie komisch. Ich fand es halt besser, wenn du deinen Zug komplett in einem durch hast. Aber da fällt mir jetzt gerade was Neues ein. Du kannst ja nicht nur Tabletop, ich sag jetzt mal, kaufen, um damit zu spielen, sondern du kannst es dir auch einfach in den, ins Regal reinstellen und es sieht einfach nur schön aus. Ja, genau, das sind dann die so Miniaturbauer, die Tabletop-Freaks, die, ja, so Dioramen oder sowas bauen. Ja, da gibt es auch Wettbewerbe, von Games Workshop werden die ausgerichtet, am Games Day und so. Da gibt es halt riesige Dioramen und so, damit machen die immer mit mehreren 10.000 Miniaturen. Aber wir waren jetzt bei den Aufteilungen, bei den Punkten. Genau, bei den Punkten. Punkte gibt's halt. Damit wird dann halt die Spielgröße festgelegt und das sorgt halt dafür, dass das Spiel möglichst ausgeglichen ist. Ja. Und dann stellt man halt eine Armee meistens auf. Es gibt halt wieder verschiedene Regeln fürs Aufstellen, fürs Nicht-Aufstellen. Ja, wo du sie aufstellst oder wer zuerst aufstellt. Einheiten mit Sonderregeln und so. Und es ist halt immer sehr wichtig, was ich halt immer sehr kritisiere, ist, die meisten Leute kennen die Regeln ihrer eigenen Miniaturen nicht. Ja. Ich finde, das ist jetzt nicht keine Kritik an jemanden oder so, sondern es ist einfach nur so, manchmal ist es scheiße, weil das Problem ist, ich kann auch nicht alle Regeln kennen. Und dann ist das doof, wenn der Gegner zum Beispiel verliert oder dem schlechter geht, weil er eine Sonderregel von seinen Modellen vergessen hat. Aber du hast teilweise du hast Bücher mit Regeln für, weiß ich nicht, für ein Spielsystem, wo du einfach nur denkst, ja toll, wie soll ich das also unter einen Hut bringen? Ja, das Problem ist schon halt, viel. Es ist unheimlich umfangreich. Also die Spiele sind in den Jahren unheimlich komplex geworden, was halt auch dem freien Prinzip des Tabletops verschuldet ist. Man braucht halt leider Gottes sehr viele Regeln. Ja. Mir würde es halt Spaß machen, mal einen Tabletop zu haben, wo man nur mit ein paar wenigen Grundregeln rauskommt. Und ich glaube, in die Sparte versucht War Machine so ein bisschen reinzugehen. Ja, das ist aber auch schon. Ja, die haben aber auch schon viel. Also ja, die haben versucht, mehr über die Individualität zu lösen. Also es gibt halt Spiele wie Warhammer, Warhammer 40k, Herr der Ringe, das sind halt Einheitenspiele. Das heißt, da steht die Einheit im Vordergrund. Also das heißt, da greifen Modelle in Gruppen an. Genau. Das heißt, da gibt es kaum Einzelmodelle. Also es gibt Einzelmodelle, ja, aber die sind halt anzahlmäßig weniger vertreten. Das heißt, Individualkämpfe gibt es wenig. Ich wollte gerade sagen, und die Schlachtfelder sehen doch wahrscheinlich anders aus. Also wenn du jetzt ein Warmaschinen-Schlachtfeld hast und daneben ein Warhammer-Schlachtfeld, dann hast du vielleicht bei dem Warhammer-Dingens, weiß nicht, wie viele 100 Miniaturen rumstehen und bei dem War Machine vielleicht dann nur mit dem gleichen, ich sag einfach mal, Geld einfach, was du kaufen kannst, kriegst dann vielleicht nur, ich weiß nicht, 20, 30 Miniaturen. Ja, das War Machine hauptsächlich unterscheidet, ist, dass die Miniaturgrenze niedriger ist. Ja. Das heißt, man kann jetzt nochmal das Setting ein bisschen erläutern. Das Hauptsetting bei War Machine ist, dass du einen Caster hast, der dich verkörpert. Quasi der König beim Schach. Genau, der König beim Schach. Du verkörperst ihn, also du bist quasi der Held in dem Spiel sogar selbst. Also der Kommandant ist direkt auf dem... Weil in den meisten Fällen, was ich an War Machine ist das Setting, du bist halt der Kommandant, der extern da drüber schwebt. Mit irgendeinem Heißluftballon oder ja, so. Ja, Scheiß, aber in dem Fall repräsentiert der Held des Spiels quasi auch dich selber, also würde ich jetzt mal so sehen. Ja, doch. Du wählst halt einen Warcaster aus und du kontrollierst halt gewaltige Metallmaschinen. Oder Monster, je nachdem, was du für ein. Hordes ist halt das System mit Monster. Genau. Und die steuerst du halt darüber und das ist halt etwas strategischer, weil du in dem Spiel mehr vorausplanen musst, wie du die einsetzt und so, weil du den Bewegungspunkte zuteilen musst. Ich nenne das jetzt mal Bewegungspunkte. Ja. Oder ja. Aktionspunkte kann man Aktionspunkte damit, ist es eher so. Damit die in der Runde handeln können, musst du dem am Anfang der Runde quasi Aktionspunkte zuteilen. Du hast halt nur einen begrenzten Pool. Das macht das Spiel halt in dem Umfang etwas strategischer, weil du schon vor der Runde quasi dir überlegt haben musst, was du mit denen machen willst. Was das Spiel halt am Anspruch her etwas höher machen, weil bei Warhammer ist das eigentlich relativ egal. Weil, auf die Fresse oder wie? Nee, weil du kannst Einheiten einfach aktivieren und dann machen die was. In den meisten Fällen ist es gar nicht so wichtig, wann du sie aktivierst. Okay. Weil bei Warhammer, habe ich festgestellt, gibt es wenig Interaktion zwischen den Truppen. Ja, wenn Interaktion ist, also wenn du Interaktion hast, dann sind das meistens Zaubersprüche. Aber die Truppen untereinander haben halt wenig Fähigkeiten, mit denen sie sich gegenseitig verbessern oder vergänzen können. Also es gibt sie, ja, es sind aber wenige. Und bei War Machine basieren ganze Fraktionen darauf, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Richtig. Das heißt, zum Beispiel die Fraktion der Menot, das sind Glaubenseiferer, die basieren voll auf diesem Prinzip der Synergie. Das heißt, einige Einheiten ergeben in dem Spiel wirklich nur Sinn, wenn du sie mit anderen kombinierst. Ja. Zum Beispiel die Mönche, die Gebetsmönche, der Chor, gibt nur Sinn, wenn du ihn mit den Warjacks, also den War Machine, den Kampfmaschinen, den Kolossus kombinierst. Alleine für sich ergibt dieser Chor keinen Sinn. Das heißt, jeder, der ihn aufstellt, ohne ein großes Monster daneben zu haben, ist ein Depp. Genau, der hat die Regeln nicht verstanden und hat das Spiel nicht verstanden. Tap. Ja, genau, du bist gemeint da hinten. Genau, du. Wir wissen davon. Ja, wir werden es allen erzählen. Genau, wir werden dich finden und du wirst dafür büßen. Ja. Ja, aber es ist auch, ich sag mal so, je nachdem. Also das Standard-War Machine-Spiel ist halt so wie beim Schach, wenn der König stirbt, in dem Fall der Caster, ist das Spiel vorbei. Das ist das Star-Setting. Das heißt, wenn du wirklich deine Einheit darauf konzentrierst, diesen Caster kaputt zu machen, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, aber wenn die Spieler größer werden, dann wird die Bedeutung der Warjacks, in dem Fall der Maschine oder der Warbeast, der Monster, halt geringer. Wir haben halt immer noch einen hohen Anteil an dem Spiel und sind halt immer noch ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ja. Aber je größer die Spielsettings werden, umso weniger wichtig werden sie nicht. Die werden auch nachher teurer. Das muss ich quasi so verstehen. Diese großen Monster kosten halt sehr viele Punkte, was wir vorher sagten. Mhm. Und diese kleinen Einheiten, da weiß nicht. Zehn Schützeneinheiten kosten nichts an Punkten dagegen. 4-5 Punkte und so ein großer Kampfkoloss, so wie 10 oder sowas. Ja, aber da gibt es auch billige und wieder günstige. Ja, klar. Die Sache ist halt, es unterscheidet sich halt auch vom Aufwand. Du kannst quasi eine komplette Armee mit 20 Modellen stellen. Ja. Im War Machine. Und da lacht man als Warhammer oder Warhammer 40k Spieler, weil schon eine einzelne Einheit so viele Modelle aufweist. Richtig. Und bei Warhammer habe ich festgestellt, da muss ich jetzt auch mal Kritik an Games Workshop üben. Die haben angefangen, Regeln so abzuändern, dass die Regimenter größer werden müssen. Früher war das so. Das heißt, du musst Regimenter mussten, um als Regimenter zu gelten, mindestens 4 Einheiten breit sein. Das heißt, du hattest vorne 4 Modelle stehen und dann gingst du nach hinten weiter und um halt den Regimentsbonus zu kriegen, weswegen du Regimente aufstellst, kriegst du, wenn du als Regiment unterwegs bist, kriegst du halt je nach Größe einen Bonus, der dir im Kampf Vorteile bringt. Mhm. Und um diesen Bonus zu kriegen, musst du halt 4 breit sein und sagen wir mal 4 tief, dann kriegst du einen Bonus von sagen wir mal, plus 3. Ja, das heißt, du musst 16 Modelle haben, um schon mal den kompletten Bonus zu kriegen. Und dann stellst du meistens 20 Modelle, dann kannst du den Bonus bei geringen Verlusten nicht mal verlieren. Ja. So, das war so mein Standard-Setting. 20 Modelle ist halt so ein Standard-Setting. Jetzt haben sie die Breite aber auf 5 erhöht. Das heißt, du musst vorne 5 Modelle stehen haben. Das heißt, du brauchst schon 25 Modelle, um nur den Plus-3er-Bonus auch bei Verlusten halten zu können. Das heißt, die machen das im Prinzip nicht nur, um quasi den Spielspaß zu erhöhen. Nee, du brauchst Minimum 25 Modelle überhaupt. Ja, ja. 15. Nee, 15 Modelle sind ja nur 3 Reihen. Ja, richtig. Du brauchst aber 4 Reihen. Brauchst du 20. 20 Modelle minimal, um plus 3 zu kriegen, weil die erste Reihe zählt ja nicht beim Bonus. Und es ist schon so ein bisschen, ja. Ja, das ist halt Geldmacherei, weil das Problem an... Ich wollte es nicht so gesagt haben, aber im Prinzip... Was das Problem an Tabletop ist, irgendwann ist der Spieler gesättigt. Das heißt, er hat alle Grundmodelle, die er braucht. neue Modelle gibt es halt selten, sag ich mal. In einer Armee kommt halt, die haben halt regelmäßig, kriegen die Regel-Updates. Ja. Und jede Armee kriegt dann halt normalerweise 2, 3, 4 neue Modelle oder Einheiten. Ja. Damit die alten Spieler was Neues zu kaufen haben. Es gibt Regeländerungen, es gibt Einheiten, die fallen raus und die werden so schlecht, dass man sie nicht mehr einsetzt. Das ist natürlich für den alteingesessenen Spieler eine echte Schande. Wollte ich gerade sagen, wenn du da so viele Einheiten hast und dann so, ja, was das mach ist ich jetzt damit? Das passiert, ist mir mehrmals passiert. Ich spiele ja schon etwas länger. Mhm. Das heißt, bei Warhammer ist dann eine Regeländerung gekommen, die hat eine Einheit absolut sinnlos gemacht und du hast, weil die vorher relativ sinnvoll war, 2 Regimenter davon. Ja. Und jetzt kannst du sie eigentlich nicht mehr einsetzen, was die schon echt ätzend nervt. Das heißt, Christian sammelt jetzt neuerdings auch Figürchen. Ja, ja. Die er im Schaufenster hat. Ja, und das ist aber nicht unbedingt. Die wollen halt neue Spieler rekrutieren und das heißt, der muss andere Einheiten, die wenig gekauft wurden, natürlich attraktiver machen. Das stimmt. Ja klar, Kommerz spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Ich meine, die machen das ja nicht nur aus Nächstenliebe, sondern eben auch aus Profit. Ja, also die sind ja Profit, die wollen ja auch Geld dran verdienen, ist ja nicht unbedingt verwerflich. Ist ja nichts Schlechtes. Die laden das halt immer im Spielheim, weil die Modelle werden auch leider sehr teuer. Die ersetzen das durch Plastik und die werden langsam trotzdem teurer als die ursprünglichen Zinnmodelle. Ja, und an manchen Stellen Inflation. Ja, aber leider waren auch zwischendurch mehr Plastikmodelle drin, die giftig sind. Das heißt, du hast Plastikmodelle, die darfst du nicht mehr mit einer Pfeile so bearbeiten, weil der Staub krebserregend ist. Das heißt, für dich als Bastler ist das eine absolute Schweinerei, weil du kannst an dem Modell nicht mehr rumfriemeln. Weil ja gut, du kannst dir eine Maske holen, die kosten dann 3-4 Cent oder weiß ich nicht. Ja, aber es ist trotzdem eine doofe Sache. Klar, doof ist trotzdem, ja. Und wir haben dann auch andere Sachen wie, dass die neue Regelbücher rausbringen und dass auch immer nur bestimmte Armeen immer gefördert werden. Es gibt zum Beispiel das Problem, dass bei Warhammer 40k halt der Hauptaugenmerk auf Space Marines liegt. Mhm. Space Marines, Space Marines, greift an, Space Marines. Also halt das übliche Setting und man muss das halt so sehen, dass das halt in dem Fall der Haupteinnahmequelle, die Hauptaufnahme, also die Hauptgeldeinnahme für Warhammer 40k sind halt Space Marines. Ja. 60%, 70% des Umsatzes macht Games Workshop mit Space Marines. Obwohl, wie viele Fraktionen gibt es? Ja, also Space Marines ist halt im Sinne der Aufteilung eine sehr interessante Sache, weil es gibt wenige Fraktionen, die in sich noch gesplittet sind. Mhm. Und bei Tabletop bietet die Space Marines eine der interessantesten Aufnahmen, weil die sind noch in, glaube ich, 8 oder 9 Orden gesplittet. Ach du Scheiße. Die alle dieselben Grundeigenschaften teilen, aber nur besondere spezielle Einheiten oder spezielle Regeln haben, die sie einzigartig machen. Das heißt, viele haben halt, um den Spieleffekt auch unter anderen Spielen zu sehen, gibt es meistens so spezielle Fraktionssachen noch innerhalb einer Armee, um die halt mit kleinen Regeln und so, die eigentlich nicht spielrelevant sind, aber nur ein bisschen so unterscheidungsmäßig machen, ein bisschen zu unterscheiden. Und zum Beispiel, dass eine Einheit eine andere ausschließt oder so, das sind halt so dann, klar. Um ein bisschen Thematik reinzubringen. Und bei den Space Marines ist das so, die sind da wirklich unabhängige zusätzliche Armeen, die wirklich auch so zählen. Und das macht halt den Hauptgewinn aus, weil die Hälfte aller Völker im Warhammer 40k sind Space Marines, weißt du? Wenn du mal die ganzen einzelnen Orden, Fraktionen als einzelne Völker sehen wirst, wäre die Hälfte aller Völker in diesem Spiel sind Space Marines. Das heißt, also man könnte es im Prinzip Space Marine 40k nennen oder so ein Scheiß. Also der Hauptanteil des Gelds macht halt Games Workshop wirklich mit Space Marines, das heißt, die kümmern sich auch hauptsächlich um Space Marines. Ja. Und das heißt, so Völker wie die Dark Elder, was ich aber auch sagen muss, die Dark Elder haben halt das Problem, sie sind halt sadistische Sklaven und drogenabhängige Mörder, die halt so einen leichten Hang zum Foltern und so haben. Damit kannst du halt schlecht bei 12-jährigen Kindern Werbung mitmachen, weißt du? Ach, kommt drauf an, wo du das anbietest. Also, wenn du es in der Goff-Szene würdest, aber die haben jetzt halt eine Neuauflage bekommen und sind halt auch sehr ätzend stark geworden. Das die fressen jetzt nur noch Gemüse und so ein Scheiß, ne? Nee, das haben sie nicht gemacht. Die haben sie einfach relativ heftig gemacht und haben halt diesen Fokus weggenommen. Die haben die halt ein bisschen weg von diesem wir mördern halt, weil wir Spaß dran haben, sondern einfach dieses verzweifelte, dramatische Schema eingeführt. Dieses, uns bleibt halt keine andere Wahl und also so. Also morden wir jetzt einfach. Okay, das ist eine wir beste machen Team, das ja, um zu überleben, weißt du? Und dann denkst du auch so, Leute, im vorherigen Set hattet ihr Spaß daran, Leute zu quälen. Habt Planeten nur überfallen, weil ihr gerade Lust dazu hattet. Weil der drogeninduzierte Traum euch dazu getrieben hat. Aber jetzt habt ihr auf einmal eine Storyline. Ja, und jetzt fressen sie Gemüse. Genau das ist dieser Punkt. Nein, die fressen ja kein Gemüse. Die fressen immer noch Seelen. Metaphorisch gesehen fressen sie jetzt Gemüse. Und sie nehmen immer noch Sklaven. Also ich muss sagen, an ihrer Perspektive hat sich nicht viel geändert. Obwohl die viele schöne neue Modelle gekriegt haben. Aber nicht aus Spaß, sondern aus Verzweiflung. Aus Verzweiflung. Es ist aus Verzweiflung. Ja, was Verzweiflungstaten so tun, wissen wir alle. Naja. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt wieder sehr speziell geworden. Das Problem ist, das ist halt schwierig, das Thema so zu besprechen, dass man allgemein bei Tabletop bleibt. sprechen wir nochmal drüber, dass du quasi dazu auch was basteln kannst. Ja, ja. Weißt du, also das ist ja. Ja, gut, den Hobby. Wir haben jetzt viel über die Spielmechanik gesprochen, aber wir haben ja nicht über das Hobby drumherum gesprochen. Ich glaube, da kann es Daniel sehr mehr sagen. Ja. Ich muss näher ans Mikrofon ran, das ist schon das dritte Mal, dass ich hier ermahnt werde. Ja, aber ja, das Problem ist, guck dir meine Leiste an, meine Stimme ist halt sehr laut. Sehr, ja. Das heißt, ich muss weiter vom Mikrofon weg. Das heißt, Christian setzt sich jetzt in den Flur und... Guck dir mal verglichen meine Leiste mit deiner an. Ja, das Programm mag mich nicht, das ist ganz normal. Ja, ja. Ja, jedenfalls, wie gesagt, du kannst halt dazu auch was basteln. Das ist halt das Schöne daran, wenn du wirklich so eine Modelleisenbahn hast oder sagen wir es, etwas Material für eine Modelleisenbahn, kannst du es dafür auch verwenden, weil du kannst ja wirklich... Ich sag mal, auch Häuschen bauen, die weiß nicht, in zig Tabletops zum Einsatz kommen können. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Häuschen baue in Warhammer, dann kann ich es auch für Warmaschinen benutzen oder auch für irgendwelche anderen Sachen. Ist also schon relativ praktisch, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich bastel mir jetzt irgendwas aus Schaumstoff oder geh in den Wald, such mir Steine, such mir Laub, such mir Moos, wovon ich auch gleich noch was, ein bisschen was mit, da können wir gleich auch noch ein bisschen was rumbasteln. Oh ja, wir basteln im Podcast, in einem Audio-Podcast basteln. Ja. Ja, wenn wir ein paar Fotos davon, ich habe eine Kamera in der Schublade, dann machen wir ein paar Fotos davon. Mensch, du hast dann ein Tablet oder was das sein soll. Ist das ein Tablet oder ist es noch ein Handy? Als was gilt das? Das ist ein Tablet. Ach, als Tablet. Ist das und schön. Es hat keine Kamera, nur eine Frontkamera. Das heißt, Aufnahmen sind schon scheiße damit. Ja, das stimmt. Nee, aber ich sag mal... Geh ums Nexus 7, wer es wissen will. Schleichwerbung. Ja. Dafür mache ich gerne Werbung. Ist dir gefällt? Ich kann Dr. Who drauf gucken. Werbung Nummer 2. Ja, ich sag jetzt nicht, dass App, das könnt ihr dann selber raten. Genau, oder schreibt ihm eine E-Mail oder flattert ihn, damit dann was... Genau, wenn ihr flattert, kommt dann im nächsten Rundmail, kommen dann die rausgeschnittenen Teile und auch noch, welches Werbung ich da gemacht habe. Und ja, das ist eine Drohung. Nein, wie gesagt, du kannst die Miniaturen dann nicht nur aufbauen oder bespielen, du kannst sie auch noch anmalen. Und ich denke mal, die meiste Zeit mit dem Spiel an sich wirst du dabei verbringen, die Dinge anzumalen. Ja, das Aufbau der Armee, das, du musst ja die überlegen, die Modelle werden ja nicht fertig geliefert. Für, genau. Ich glaube, das sollten wir nochmal erklären, damit viele dem Irrglauben erliegen. Nein, du kriegst einen Bausatz. Das heißt, richtig. Die Miniaturen sind in Einzelteilen zerlegt und müssen zusammengebaut werden. Ja. Und in den meisten Fällen darfst du sogar noch entscheiden, wie du sie zusammenbaust. Genau, mit Haltung und Stellung und also. Das heißt, jede Armee ist von vornherein schon sehr individuell, weil nicht jeder gleich zusammenbaut, nicht jeder die gleiche Wahl trifft, weil es gibt da sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Und es gibt ja auch noch die Leute, die halt diese Modelle ein bisschen modden. Das heißt, die kombinieren zum Beispiel zwei Figuren zu einer oder so Teile von einer Figur und kriegen dann richtig krasse Modelle bei. Oder zum Beispiel, was viele machen, die nehmen aus anderen Systemen oder aus anderen Fraktionen Teile und kombinieren sie da rein, um eine sehr eigene Vorstellung zu schaffen. Ja, das Genialste, was ich immer gesehen habe, war für diese große, für War Machine, dieser große, die große, große Kampfmaschine, sag ich einfach mal, da hatten sie einen Mini-Plasma-Ball reingemacht, was auch sehr geil aussah. Was auch thematisch wirklich passte, weil das war eine Fraktion, die hauptsächlich mit Blitzen arbeitet. Ich weiß genau, wen du meinst. Ja, aber wir werden es nicht verraten. Zückner. Und Zückner. Und das sah einfach schon genial aus. Und wenn man sich dann vorstellt, man spielt das Ding wirklich und du siehst diese blitzende Kugel da drin, das sieht dann schon einfach geil aus. Ja, also es gibt, was ich halt sehr schön finde, im Hobby gibt es halt nicht nur welche, die spielen, also ich bin einer, der spielt eher wegen dem Spiel. Ja. Und wegen der Storyline. Es gibt welche, die spielen halt wegen der Schönheit, dem Anmalen und so. Ja, richtig. Oder wegen des Bastelns drumherum. Und es macht doch auch Spaß, gegen eine schön bemalte Armee zu spielen. Genau. Mal du mal deine Armee. Ja, ich mach Podcast. Ich habe eine Entschuldigung. Ja, keine Zeit. Der siebte ist das. In wie vielen Wochen? Monaten? Ja, ist okay. Themenvorschläge an Christian. Ja, Themenvorschläge nehme ich übrigens immer gerne entgegen. Und Jonas, wenn du das hörst, melde dich. Ich warte immer noch. Insider. Ja, das ist ein Insider, den müssten wir noch nicht weiter erklären. Genau. Genau, melde dich. Ja, das würde ich mal sagen, wäre ganz gut, wenn er das tut. Ja. Er weiß, wer gemeint ist. Genau. Wie gesagt, mit dem Anmalen. Übrigens, wir haben jetzt auch die Chips gefunden. Moment. Lass mal den Popfilter testen. Wer die Chipsorte errät, gewinnt ein Nerd-Mato-T-Shirt. Genau. Ja. Wehe, du verrätst es, dann gilt das Angebot nicht mehr. Also wenn es im Podcast zufällig irgendwann fällt, welchen Chips wir essen, gilt dieses Angebot nicht mehr. Das macht jetzt irgendwie auch sehr, sehr viel Sinn. Ja, wir sind ja nicht live. Das RTL-Prinzip. Ja, yeah. Es ist eine Aufzeichnung. Insofern kann ich das nachher rausschneiden. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man sich diese Figuren anguckt, sieht man teilweise, also du kannst unendlich viele Details reinmachen. Du kannst nicht nur die Augen malen, du kannst die Iris malen, du kannst zum Beispiel auch Adern ins Auge reinmalen, wenn du es hinkriegst. Also du kannst ja die Miniaturen so geil bemalen, wie du willst. Ja. Also ich oder wie du es halt hinbekommst mit deinem... Es ist halt wirklich ein Hobby, das viel Zeit frisst, wie jedes gute Hobby. Also ein Hobby, das nicht mindestens einen Großteil deiner Zeit frisst, ist kein vernünftiges Hobby. Ja. Und du kannst halt sehr viel Zeit aufwenden. Das heißt, ein Vorteil von Tabletop ist auch, dass viel der Zeit, die du aufwendest, du auch alleine verbringen kannst. Und nicht zwangsweise mit anderen zusammen. Das war es auch nicht so schlimm, ist, wenn du mal einen anderen nicht so oft siehst. Was das Spiel für Nerds sehr interessant macht. Ja, für Nerds sehr interessant macht. Man kann sich auch online absprechen. Es gibt auch online viele Quellen, Informationen, Wikis und so. Also die Nerds sind schon sehr gut organisiert, was das angeht. Da bin ich immer sehr froh drüber. Du kriegst ja sogar ein Tool dafür, dass du Warhammer, denke ich mal, und War Machine auf jeden Fall auch online spielen kannst. Mhm. Wie ist das Ding Vasall? Diese Vasall-Engine, wo du auch Spiele reinladen kannst, wo du dich quasi im Teamspeak oder so verabredest, um da halt zu zocken. Und du schiebst dann halt keine Figuren über den Tisch, nein, du schiebst Plättchen oder Bilder von diesen Figuren über ein virtuelles Spielbrett. Ja, da ist nämlich auch schon die Technik hingekommen, dass Nerds sich online zocken können, ohne Miniaturen kaufen zu müssen. Das heißt, sie müssen gar nicht mehr aus ihren Kellern raus. Obwohl übrigens das auch gerne in Kellern gespielt wird, muss man ehrlich zugeben. Ja, aber die müssen dann nicht in andere Keller. Also das heißt, das ist ja nicht richtig. Also wie gesagt, das Spiel funktioniert sehr gut. Und ich würde auch irgendwie empfehlen, mal so einen Hobbyclub aufzusuchen. Das macht unheimlich viel Spaß. Und es braucht halt auch ziemlich viel Zeit, sich erstmal da reinzulesen, weil die Regeln sind jetzt nicht gerade so einfach. Ich würde mal sagen, mit den Regelbüchern und mit den Grundregeln und dem Einlesen und sich auf Battle College und allem drum und dran zu informieren, bist du schon am Wochenende mit beschäftigt? Mindestens, ja. Und dann kommt nämlich die schwierigste aller Wahlen. Die Wahl der Fraktion. Da hat das Mikro gerade auf rot geschaltet. Ja, aber das macht auch Phonik raus. Yeah, yeah, yeah. Also das ist nämlich eine der wichtigsten Sachen, die das komplette Tabletop-Leben quasi ausmacht, für welche Fraktion du dich entscheidest. Vorerst. Es gibt natürlich immer die Guten und die Bösen. Und die Bösen gewinnen übrigens niemals. Denn wenn die gewinnen sollten, also es gibt Situationen, die Bösen werden ja sehr gerne gespielt. Ja. Und wenn die Bösen dabei sind zu gewinnen, gibt's immer, dann gibt es immer ganz knapp verlieren die Bösen. Immer ganz, ganz knapp. Weißt du, ganz knapp. Die Welt ist im Greifzahn des Eroberers. Ganz knapp springt sie über die Kante, bevor sie weißt was zum Henker machst. Ich erinnere mich da an Spiele, die gingen nicht so knapp aus. Mhm. Egal in welches, auf welcher Seite jetzt. Also es war doch schon. Ja. Gut, gerade die ersten Spiele, das war so, ja. Mhm. Wenn man keine Ahnung hat, macht man einfach mal und dann, ja. Ja. Guck mal, rauskommt. Kriegt man euch auf die Fresse. Ja. Es gibt halt in dem Spiel halt auch mal gewisse Bad Matchups. Was man so aus der Erfahrung sagen kann, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähpässchen plaudere. Es gibt halt immer Kombinationen, die sind halt unheimlich stark. Genau. Weil das Problem an dem Spiel ist auch, dass die nicht immer alles testen können. Das heißt, die Regeln und auch die Sachen sind halt alle im Labor getestet worden. Und halt unter Laborbedingungen. Ja, ich sag jetzt mal Laborbedingungen. Im Keller der Entwickler, und dann gibt es halt Kombinationen, die fallen denen nicht auf. Richtig. Das heißt, da kommt auf einmal irgendeiner, durch Zufall oder weil er ein Freak und ein Nerd ist und einfach sich da nur stundenlang mit beschäftigt, sieht er eine Kombination, die vorher keiner sieht. Und die ist quasi unschlagbar, weil sie quasi unschlagbar. Unbesiegbar macht durch irgendwelche Regelvorteile. Da gibt es halt irgendwelche Regellücken, Regelsachen, die nicht beachtet wurden, irgendwelche Querverweise zu Erratas und so. Weil das Spiel ist schon unheimlich komplex. Also auf einer Komplexitätsstufe bewegt sich das wie auf einem Java-Software-Projekt. Das ist halt unheimlich kompliziert. Und dann gibt es halt gewisse Querwirkungen, die vorher keiner beachtet hat. Das fällt besonders auf, wenn man Multiplayer spielt. Das heißt, wenn mehrere Spieler sich zusammenschließen und gegeneinander spielen. Ja. Weil das Spiel ist darauf nicht ausgelegt. Das heißt, es gibt gewisse Kombinationen, die sind halt unheimlich stark, aber das Spiel ist halt nicht auf mehr Spieler ausgelegt. Also Multiplayer in dem Sinne von wegen zwei in einem Team mit jeweils einer Armee gegen zwei andere. Also klar, das ist natürlich nicht der Regelfall, wie du schon sagtest, aber... War Machine sind die wenigen, die da gesondert Regeln für extra entwickelt haben. Echt? Ich meine, im War Machine Regelbuch gibt es einen extra Passus über solche Multiplayer-Games. Es wurde im Warhammer und Warhammer 40k immer sehr spiefmütterlich behandelt. Da gab es ein paar Erratas und ein paar Hinweise vor und zu. Mhm. Aber ich meine, in der aktuellen Instanz haben sie sowas auch aufgenommen. Zumindest für drei Matches. Also, wenn drei Leute gegeneinander spielen. Also, wirklich drei. Ja. Naja, gut, das ist auch sehr praktisch. Aber du hast halt, wir hatten teilweise gesehen, mit den Matches, du hast halt auch Szenarien dabei. Das heißt, du spielst dich immer nur, ich hau dir auf den Kopf, du hast mir auf den Kopf, sondern du hast halt immer so nach dem Motto so Aufgabenziele. Missionsziele. Und die sind natürlich auch, je nachdem, was du halt für Fraktionen spielst, für den anderen unmöglich zu erreichen. Ich erinnere mich da an das eine Spiel gegen Michi. Gegen Michi, mit seinem Ich schubst dich vom Missionsziel weg, Zwerg. Genau, das war echt scheiße. Das war scheiße. Obwohl ich später festgestellt habe, dass ich das hätte gewinnen können, wenn ich mich nach seinem Schubser neben das Ziel teleportiert hätte und dann mein Leben riskiert hätte. Aber ja, das Problem ist halt, nachher ist halt nicht im Spiel. Ja, das ist immer so dieses... Ja. Also man haut sich quasi nachher immer noch die Köpfe ein, von wegen, mal, hätte ich das jetzt machen können? Oder was hätte ich anders machen können? Also es ist immer so dieses strategische Nachüberlegen. Deswegen gibt es auch viele, die halt ihre Sachen hochladen, also die filmen halt diese Spiele. Was wir übrigens nicht gemacht haben, wir machen das beim nächsten Mal, laden das hoch und das verlinke ich dann im Podcast. In HD. Full HD. High Definition. No, und dann wärst du mal in der Werbung immer so schön in 3D. Das kriegen wir so vielleicht sogar hin. Ja, das wäre cool. Mit der zweiten Kamera. Ja, aber was ich halt gerne mache, was ich auch jedem immer empfehle, ist, wenn du ein Spiel mit jemandem gespielt hast, dass du dich nachher mal drüber unterhältst und mal so ein paar Spielsituationen, die strittisch waren oder so, nochmal besprichst und einfach mal mit ihm durchgehst. Genau. Wie das Spiel so gelaufen ist, weil ich finde so eine Nachbearbeitung halt immer ganz nett. Weil auch ein Lerneffekt dabei ist. Weil auch ein Lerneffekt ist. Wenn du sagst zum Beispiel am Gegner, sagst, guck mal, wenn du an der Stelle das mal gemacht hättest. Und nicht unbedingt den Arsch aufgerissen. Irgendwie so genau, und nicht im Lehrertun, sondern guck mal, hier hätte man vielleicht besser machen können. Da hast du einen Fehler gemacht. So sollte man das nicht machen. Wir einfach so sagen müssen, guck mal, wenn das so und so gelaufen wäre, wenn du an der Stelle anders reagiert hättest, hätte das Spiel sich komplett... Weißt du, es gibt nämlich, was ich an Tabletop, und deswegen spiele ich das Spiel, weil ich es so liebe, dass es Situationen gibt, an dem Punkt im Spiel, in dem entscheidet sich, wie das Spiel ausgeht. Ja. Es gibt wirklich Punkte im Spiel, an denen, wenn du ein bisschen mehr gespielt hast, erkennst du die auch. Da erkennst du, wenn der Gegner jetzt das macht, bin ich am Arsch. Wollte ich gerade sagen, da hast du schon quasi verloren. Manchmal siehst du das, bevor, wenn du dran bist und kannst das dann verhindern. Manchmal siehst du aber erst, wenn dein Zug vorbei ist, erkennst du, oh Scheiße. Wenn der das jetzt sieht, bin ich am Arsch. Richtig. Und dann wirst du richtig nervös und die ganze Runde und siehst dann, oh mein Gott, er hat zum Beispiel. Bei War Machine ist das immer sehr auffällig. Wenn du da eine Einheit platziert hast und der Gegner, er hat nicht den Arsch in der Hose, sich anzugreifen. Ja. Und taktiert da immer ein bisschen rum. Ey. Und ich meinte jetzt nicht dich im Speziellen. Mach ich aber auch gerne. Das macht aber er auch gerne. Aber War Machine ist halt ein Spiel, was halt auch von den Regeln her jene belohnt, die halt aggressiv vorgehen und auf die Fresse geben. Und ich gewinne halt meine meisten Spiele dadurch, dass ich einfach sage, weißt du was, scheiß drauf. Und das ist auch immer sehr spannend. Das macht auch mehr Spaß als dieses Rumaktieren. Das kommt halt in Warhammer und Warhammer 40k besonders raus. Warhammer 40k ist ja ein Zukunftssetting, das heißt, fast alle haben Fernkampfwaffen. Und dadurch kommt dieses Taktieren raus. Mein Lieblingsfavorit sind da die Tau oder auch die feigen Arschlöcher. Das ist, ich muss das jetzt mal kurz erklären, das ist ein bisschen Insider. Es ist halt eine Fraktion, die ist halt nahkampfmäßig unter Gras. Also ein Grashalm oder ein geworfener Stein macht die Typen fertig. Wow. Und das im Nahkampf. Naja, geworfener Stein wäre aber Fernkampf. Ja, gut. Also ein Stein, wenn die über einen Stein stolpern, bricht das die Kniescheibe. Also die sind nahkampfmäßig, die können sich mit fast niemandem messen. Ja. Das Problem, die machen das weg mit Godlike Firepower. Also wenn die den ersten Zug haben und du siehst diesen roten Zielmarkerpunkt auf deiner Brust, weißt du, dass das Spiel vorbei ist. Ja. Die können Spiele in der ersten Runde entscheiden, indem die dich einfach über den Haufen schießen. Wenn du einen erfahrenen Tauspieler hast, was ich mal gegen kämpfen durfte, der schießt dir deine Kerneinheiten, die du brauchst, um das Spiel zu gewinnen, schießt er dir in der ersten Runde erstmal weg. Praktisch. Welcher kennt deine Armeeliste oder der weiß ungefähr, was Stärke ist und wo du dich drauf verlässt. Zum Beispiel so ein Sprungtrupp oder so. Schnelle Nahkämpfer, das ist das, was Tau fürchten. Schnelle Nahkämpfer. Ja, direkt weg. Oder eine große Menge Nahkämpfer. Weißt du, das sind so Dinge, von denen die Angst haben. Oder generell eine oder, große Menge, die im Nahkampf oder können. Ja. Nahkämpfer, die plötzlich wie eine Schocktruppe aus dem Himmel auf dem Schlachtfeld erscheinen und zwar direkt neben ihnen. Das sind so Sachen, die nicht leiden können. Kann also, ich gar nicht verstehen. Was Tau mag, was die Tau mögen, sind große, böse Panzer, die leicht zu treffen und zu vernichten sind, weil dafür haben die genug Firepower. Die sind langsame, schwer gepanzerte Einheiten, das mögen die. Die kriegen die nämlich weg. Wer mag das nicht? Ja, wer mag das nicht? Das ist leicht, also Warhammer ist halt ein sehr Spiel geworden, das halt sehr darauf basiert, wer den ersten Spielzug kriegt. Und das ist, also Warhammer 40k besonders, ist halt ein Spiel, das basiert halt sehr darauf, wer den ersten Spielzug kriegt. Und das finde ich halt sehr schade an dem Spiel, weil das Spiel macht sehr viel Spaß. Ja. Und so Armeen wie die Imperiale Armee, die halt ähnlich wie die Tau sind, nur halt mit mehr Masse, gewinnen halt oft Spiele nur deswegen, weil sie den ersten Spielzug haben und dich einfach über den Haufen schießen. Ja, aber da ist auch, jetzt sag mal, bei War Machine gibt es jetzt zum Beispiel auch diese, erstmal den Kontakt mit den ganzen Fans. Das heißt, du hast ein Forum, wo du quasi den Leuten sagen kannst, hör mal, da ist ein Fehler. Ändert das mal, klärt das mal. Dann diskutieren 20 Leute einen halben Tag lang, wie das jetzt wirklich ist. Kriegst aber am Ende wirklich eine offizielle Antwort, so nach dem Motto, okay, die Regel ist jetzt falsch. Oder die Regel wird geändert, dann wird die auch irgendwann offiziell geändert. Gibt es ja bei Games Workshop auch, nennt sich das Errata. Ja klar, gibt es glaube ich überall. Denke ja. Ich. Aber da stehst du halt noch näher, ich sag mal, in Kontakt mit den Leuten. Ja stimmt, also wir sind halt sehr nah an den Fans. Ja. Ich glaube, ich nehme auch mal so eine Flasche. Ja, weil Games Workshop hingegen näher an den Aktionären ist, habe ich immer das Gefühl. Ja, ja, die sind eher die kommerziellen Fuzzi, sag ich mal. Ich will jetzt nicht generell Kritik an das Spiel äußern. Nein. Ich meine halt, bin am Spiel halt schon länger und merke halt so ein paar Missstände. Und ich finde die Spiele halt immer generell cool und so, aber ich finde halt auch schön, wenn es mal so freie Tabletops gibt, weißt du? So ein Open-Source-Tabletop, das wäre doch mal der Hammer. Gibt es. Können wir nachher mal bei Thingiverse gucken. Da gibt es Tabletop, also kriegst du Modelle zum Ausdrucken und kriegst die Regel dazu. Mhm. Und ich meine, Battlemech oder Battlemech geht in die Richtung. Mhm. Heißt, du fängst halt wirklich an mit Pappmarkern auf einem Hexagonfeld und kannst dir nachher, wenn du sagst, okay, das Spiel gefällt mir, ich kaufe mir jetzt Miniaturen für diese Pappmarker. Ah, okay. Also es klingt auf jeden Fall, also angeguckt habe ich es mir noch nicht, hat mir mal einer erzählt in der Uni, das klang ganz interessant. Also. Ja, klingt auch interessant, weil mein Problem ist halt zum Beispiel ein Tabletop, also was ja auch sehr gut ist, ein Pen and Paper. Ja. Da gibt es halt einige freie. Weil da musst du keine Miniaturen haben, dann brauchst du das Regelbuch. Und deine Fantasie. Ja, aber auch bei Tabletop ist Fantasie ein wichtiger Punkt, weil die Motivation ist meistens, du stellst dir die Taten auch vor. Weißt du, wenn du dann da stehst und du hast so eine Einheit, die macht halt was Besonderes, dann sitzt du meistens da als Spieler daneben und erklärst dann auch noch, wie die dann um die Ecke springen und ihre Gewehre anlegen und dann auf den Gegner feuern und dann die Lücken in der Rüstung treffen. So entstehen Psychosen. Nee, nicht Psychosen, du fieberst manchmal mit deinen Truppen mit. Ich habe auch manchmal, das spielst du eine Einheit öfter und irgendwann erzählst du dir in der Folge, weißt du, fängst an, der Truppe hat, der heißt dann Kommandotrupp Alpha oder so, weißt du, wenn du ganz unkreativ bist, oder Trupp Terminus, ne? Und du fieberst dann halt mit den Erfolgen, guck mal, die haben einen Carnifix platt geschossen oder einen Panzer zerlegt oder so, oder den Kommandanten mit einer Sprengrakete erwischt, als er seinen Kopf rausgestreckt. Also du könntest dann zum Beispiel auch Totenköpfe auf die Miniaturen selber machen. Weil ich habe festgestellt, die Community ist ja eine sehr wichtige Sache in dem Spiel. Und ich habe halt festgestellt, Community, da wird halt Spielsituationen öfter erzählt. Ja. Zum Beispiel, da ist das passiert. Und guck mal, dann passiert das, der hat mein Sergeant mit seinem Kettensägenschwert einen Dämonenprinzen enthauptet. Weißt du, durch ganz viel Glück im Würfeln. Gut, der war schon vorher von ein paar Laserkanonen bearbeitet, aber das zählt ja jetzt nicht. Weißt du? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, aber was ich halt meine, ist die Begeisterung für das Spiel, die sich dadurch entwickelt, dass du dich mit den Truppen, dass du den Namen gibst, dass du da... Dass du mit denen redest, genau. Dass du mit denen redest. Nein, ich will nur sagen, dass du, dass da so unheimlich viel Potenzial drin steckt. Also was die Fans halt, was halt einmal Nerds ist, die steigern sich da rein. Wenn der WoW-Account gehackt wurde. Da gibt's auch nette Videos zu. Mhm. Kann dir bei Tabletop nicht passieren. Meine Armee wurde geklaut. Nee, es geht in die gleiche Richtung. Ja, aber das hat die Armee weg. Ja, gut, das ist doof. Das ist scheiße. Und dafür gibt's Versicherung, weißt du? Kann man die Dinger versichern? Die AXA-Miniaturversicherung. Wir machen das einfach. Oder von Ergo. Ja. Aber die Idee ist gut. Wir machen das einfach. Ja. Nee, Shang und Verforts Miniaturenversicherung. Geben Sie Ihre Miniaturen bei uns ab und machen Sie Ihre Miniaturen zu Geld. Zinn zu Gold. Ja, Zinn zu Gold. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Briefzinn.de. Experten spielen ihre Miniaturen und schmecken sie. Das ist so dämlich, das könnte funktionieren. Ja. Ey, jetzt ohne Scheiß, das ist wirklich so dämlich, das könnte funktionieren. Wir haben doch alte Zinnbecher und so einen Scheiß zu Hause, vielleicht kann man die auch irgendwie da einschmelzen. Ja, mein Opa macht ja selber Zinnminiaturen. Hm. Ich war sehr cool, der hat mir mal gezeigt, wie man Zinnminiaturen so gießt und so. Was ist das interessant, ne? Ja, ich habe auch schon mit ihm darüber diskutiert, ob man nicht mal Privatkopien von so ein paar Modellen machen könnte. Ja. Also die man selber modelliert hat und dann die in... Bitte. Ja, du gehst hin. Also wir dürfen ja nicht zum Urheberrechtsverletzung aufrufen. Also Modelle, die man selber gestaltet hat, ist man davon halt mehrere Kopien anlegt. Das Problem, was ich daran sehe, ist immer, dass die alle gleich aussehen. Ja, ich erinnere mich noch an die frühen Tage, da gab es dann zum Blister kaufen, da waren drei Miniaturen drin. Die hatten drei verschiedene Posen. Ja. Und du brauchst halt 15 Stück, das heißt, du hast dann 5 von den Dingern gekauft, du hattest dann halt 5 Modelle. Ja, gut. 3 verschiedene Modelle, davon jeweils 5 Stück, die immer alle gleich aussahen. Das hast du jetzt bei Warhammer, bei War Machine aber auch. Bei War Machine hast du es noch schlimmer, ja. Wollte ich gerade sagen, da hast du einen Trupp, die haben auch 3 Posen. Und du kaufst Einheiten nach, die haben aber nur 2 Posen, weil es ja nur 2 Modelle sind. Ja. Also das heißt, du hast dann wirklich einen Trupp, der fast gleich aussieht. Gut, du kannst ihn natürlich besser aufstellen, dass du quasi sagst, okay, du hast jetzt nicht alle gleich nebeneinander, aber es sieht halt schon seltsam aus. Mhm. Aber zu dem Modellieren oder so habe ich nämlich auch letztens noch was gefunden. Du gibt solche Skelette im Prinzip. Mhm. Einfach nur so, also nicht jetzt Skelette im Sinne von mit Rippen und all so, sondern einfach nur so Strichmännchen, sag ich mal, aus Zinn. Mhm. Mit Anleitung dazu, wie du die quasi modellierst. Mit Green Stuff drumherum und all so ein Scheiß. Also, das wäre cool. Sah schon geil aus. Aber nichts, was man mit Draht nicht selber hinbekommt. Oder mit 3D-Drucker. Nee, so kompliziert war es nicht, aber das sah schon genial aus. Wo wir dazu kommen, dass Hobbys ja richtig nerdifiziert werden können. Du hast da eine Firma, die schafft so einen Grundstock genau. an Regeln und an Ideen und so. Ja, oder Baseline und Storyline. Hm? Und die Community geht hin und baut dann Gelände-Tutorials, Informationssammlungen, genau. Einheitenanalysegeräte, ja. Software dafür, um die zu verwalten und. Da entsteht ja eine gewaltige Community. Und du hast auch einen riesen Nutzen dadurch, wenn du so eine Verwaltungssoftware siehst. Du kannst dir da an sowas arbeite ich ja noch zurzeit ein bisschen nebenher. Immer noch, ja. Ja, ich hatte noch nicht so viel Zeit. Ich kenne das. Also hast du geile Ideen, die liegen in deinem Ideen-Stash, weißt du? Und dann. Mhm, genau. In so einem. Evernote oder. Online-Pad oder Piratenpad. Online-Pad. Ja. Und da kommst du, hast dann riesige Ideen für Warhammer World 40k und so. Ja, genau. Aber Next-Generation-Web-App, weißt du, und ja. Hast aber keine Zeit, das umzusetzen. Es wird Twitter und Facebook überflüssig machen oder so. Das ist sowas nicht alles. Das ist einfach so dieses. Aber die Zeit fehlt dazu. Also, es ist. Ich kenne das. Kannst du das besser eine Runde War Machine spielen, was du Zeit hast. Muss weniger tippen, das ist einfach so. Prioritäten setzen. Uff und Druff quasi. Ja. Yeah. Das ist halt das Problem, was man als Nerd hat. Man will das Hobby auch verbessern, was ich auch cool finde. Ja. Weißt du, dass dann die Leute sind und sagen, weißt du, das läuft nicht so gut, wir verbessern das. Es gibt ja auch viele Hausregeln zum Beispiel, dass es Leute gibt, die haben halt zu Warhammer ein eigenes Rollenspiel gebastelt, Paper-Rollenspiel, auf Basis der Miniaturen. Mhm. Und GW ist hingegangen und hat die Regelsätze von denen gekauft und hat das quasi als eigenes Warhammer 40k Roleplay-Game rausgebracht. Ja gut, wenn du so eine Idee hast und kriegst dafür Geld, ist natürlich auch nett. Ja, das ist schon, aber man muss überlegen, das ist fangetrieben ein ganzes Regelwerk entstanden, das ergänzend dazu steht. Was ja schon, schon darstellt, wie sehr du dich da in das Hobby reinknien musst, um sowas zu machen. Oder wenn und was jetzt auch erklärt, warum das hier in dem Nerd-Podcast erklärt wird, weil das sind Nerds. Leute, die hingehen und sagen, guck mal, das System ist geil, aber wir können das besser. Ja. Und dann in stundenlanger, kleiner Fizzle am Testarbeiten ein eigenes Regelwerk raushämmern. Ja. Und nicht, um da irgendwie Geld mit zu verdienen, sondern einfach, weil sie Spaß an dem Scheiß haben. Das ist doch geil. Das Kränkste, was ich mal gesehen habe, war wirklich ein Typ in einem selbstgebastelten Space Marine Kostüm. Mhm. Riesengroß, das Teil. Der lief auf der Frankfurter Buchmesse 2010. Am Samstag. Da war irgend so eine Art Anime-Tag. Wirklich alle verkleidet rumliefen, wussten gar nicht, was los war. Und dann lief einer wirklich in so einem riesen Space Marine Kostüm, wo ich mir dachte so, hat er das selbst gebastelt? Aber ich denke mal ja, weil du... Ja, ich habe auch jemanden, kennst du das Typen in Iron Man Kostüm? Da geht mal ein Video durch, ja, mit Licht, bewegbaren Knappen und allem drum und dran. Ja. Und so, ist das geil. Geht auf jeden Fall schon in die Richtung, ja. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss mit dem offiziellen Teil. Ich glaube, wir haben so eine Stunde, haben wir jetzt voll. Wir haben einen offiziellen Teil gehabt? Okay. Ja, yeah, wir machen jetzt offiziellen Thema. Jetzt töten wir den Thema. Nicht schon wieder. Der war ja schon tot. Übrigens der Titel der Sendung, der Thema-Zwerg ist tot. Genau. Jetzt ist er offiziell tot. Alter, Mensch, das ist so geil, der Thema-Zwerg. Ja, ja, ja. Und wir haben, wie geht's dir denn eigentlich so die obligatorische Wohlfühlfrage? Ja, wie geht's dir denn so? So ganz gut, das Wetter macht einen ein bisschen depressiv. Aber ja, ja, also wir müssen gleich bei Regen Essen holen gehen. Ach, liefern die nicht? Hier liefern nicht bei Regen. Du bist lustig. Weißt du, wo wir leben? Da kommt die Pferdekutsche nicht raus oder was? Nee, das die Rauchzeichen gehen auch bei dem Wetter gar nicht durch. Ah, hast recht, der Regen. Ja, gib mir nochmal so eine Mate. So eine Mate? Ja, da müssten eigentlich noch 8 Flaschen sein oder so. Fünf. Jetzt sind es noch 4. Ja, naja. Ja. Reicht ja. Und bei dir so auch? Ja, so, ja, die obligatorische Wohlfühlfrage. Ja, ja, ja, ja. Geht gut. Freue mich, dass du wieder da bist. Ja, der Podcast mit Bluetooth war aber auch geil. Ja. Habe ich viel Lob für gehört. Ich nicht. Und ich freue mich. Ja. Ah. Es kam nicht durch. Ja, ich hatte den Twitter-Account verlinkt. Also, wenn jemand hätte bedanken wollen, dann hätte er es gekonnt. Ja, aber er wollte nicht. Ja, passiert. Ich habe jetzt auch für meinen letzten Podcast schon mit Mit Elmar habe ich ja einen Flatter gekriegt. Ja, das hat er tatsächlich jemand geflattert. Der hat jemand gesagt, Christian hat Geld bekommen. Ja, 32 Cent. Das hätte sogar geworden. Ich danke nochmal. 32 Cent. Das war damals viel Geld gewesen. Ja, damals. TM. Also ich bedanke mich nochmal herzlich. Ich freue mich, dass es Leute gibt, die das, was ich tun, auch gut finden. Und bis zum Ende auch anhören. Ja, das. Ich habe jetzt übrigens festgestellt, auch bei Umfrage, nicht alle hören die Folgen bis zum Ende. Das ärgert mich schon ein bisschen. Aber sie hören sie über, zumindest anfangs ein bisschen. Oder? Ja, ja. Sie hören zumindest schon mal rein. Ja, was steht bei dir denn noch so für Projekte an? Weil wir hatten ja noch so einen riesigen Haufen von Projekten. Und vielleicht bildet sich ja jetzt hier so ein nächstes Thema. Weil ich habe mir jetzt hier so unseren freien Wohlfühlteil, nachdem der Thema Zwerg tot ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das gefällt mir. Wir müssen ein Logo dafür haben. Ja, Logo. Ja. Nee, aber so aktuelle Projekte wäre auf jeden Fall, ich wollte eine Fräse bauen mit außen einem Drucker. Also den Laser. Also das, was wir schon beim letzten Mal besprochen haben. Die genau. Fräse. Ich habe jetzt schon die Platte dafür organisiert. Ich hab das Material organisiert. Wenn ich Zeit habe, drucke ich die Bauteile dafür. Oh, ich weiß jetzt gerade, was wir das nennen können, dieser Themenbereich. Der heißt dann Daniels Status-Update. Du benutzt ja Twitter nicht so oft, deswegen... Das Problem ist auch, 140 Zeichen reichen nicht. Ja, deswegen hast du jetzt hier den Podcast weltweit gestreamt. Auf YouTube wird er hochgeladen. Scheiße. Ja. Hallo Verena. Als ob sie sich das anhören würde. Ja, die Stelle, ich glaube, die markiere ich extra als Chapter-Mac. Dann schickst du dir die Chapter-Mac, kümmern da in die Minute. Auf die Albtrommel bin ich schon gespannt. Nee, aber aktuelle Projekte werden auf jeden Fall eine Laserfräse, also Lasercutter. Ich habe da schon ein bisschen was rumexperimentiert mit einem Infrarotlaser. Den sieht man nicht, der brennt nur. Also der brennt. Ja, die nicht sichtbare Gefahr. Ohne Scheiß. Also wenn du ihn spürst, ist es bereits zu spät. Also ich muss da schon mit einer Webcam dran gehen, um das Ding überhaupt zu sehen. Das ist mit diesem, wie mit dem Kampffurzer, ne? Der furzt lautlos. Ja, aber die Furze sind tödlich. Ja, hast du ihn gehört? Nein, dann bist du jetzt tot. Richtig. Jeff Dunham. Ja, habe ich gestern gesehen. Ich auch. Das ist so geil. Das Beste ist, hast du dir mal überlegt, wer diese Übersetzung da drunter gemacht hat? Die war ja aber voll für den Arsch. Keine Ahnung, welche... Welche Vollsau hat das gemacht? Weil du hast... Amerikanische Studentin. Ich persönlich glaube ernsthaft, dass da einfach nur eine Voice-Over-Software drüber gegangen ist, die das erkannt hat und das automatisch gemacht hat. Das wird's echt. Und dann einfach nur jemand drüber gegangen ist, nochmal Rechtschreibung und Grammatik etwas korrigiert hat, aber ansonsten nicht geguckt hat. Ja. Es ist echt teilweise grausam, auch wenn du die ganzen anderen Serien. Ja, die ganzen Anspielungen machen nämlich in der deutschen Übersetzung da keinen Sinn. Hier, der Marmelade-Erdnuss-Joke von Barney. Könnt ihr mal googeln. Der macht im Englischen mehr Sinn. Der macht, ja klar, im Deutschen ist es irgendwie so, was meint die? Oder der? Nee, aber teilweise echt schon. Das ist wie mit Terry Pratchett. Viele seiner Gags lassen sich nicht ins Deutsche übersetzen, weil die nämlich auf Spracheigenschaften anziehen. Richtig. Aber das einzige Gute, was ich wirklich mal gesehen habe von der Übersetzung her, war wirklich Scrubs. Ja, Scrubs. Die bemühen sich zumindest so, die Wortspiele so einigermaßen zu ändern, weil ich glaube, im englischen Original haben sie quasi einen Deutschen gehabt, so mit deutschem Akzent und all so ein Scheiß. Und im Deutschen, also in der deutschen Synchro, waren es quasi ein Däne. Das war dann quasi auch ganz gut eigentlich. Also, ja, war ganz gut. War ganz nett gemacht. Ja. Aber naja. Ja, wir müssen ja gleich noch was essen, ne? Ja. Und nicht zu Mittag ist. Jetzt haben wir uns aber mit Chips vollgestopft. Jetzt müssen wir mal gucken. Chips und Kuchen. Na, ist noch was da? Also ja, ich muss ehrlich zugeben, wer bei mir Podcast-Gast ist und sogar bis nach Kramburg schafft, dem kröne ich mit Mate, Kuchen und Chips. Alles wie gemerkt warm. Alles wie gemerkt. Ja. Hier kommt was Warmes von. Nein, lassen wir das. Nein. Also hier wird man gut versorgt, also niemand kann klagen. Also man überlebt auf jeden Fall immer. Die Waffe habe ich schon weggepackt. Was ich ja cool finde, wäre, wenn wir einfach hingehen und alle 2 Wochen mal eben so eine halbe Stunde, 3-4 Stunden mal so einen Podcast zusammen machen. Ja, und sagen so, das mal organisiert. Also ja, über Mumble könnten wir das. Über Online ging es, ja. Ja, muss ja nicht lang sein, weißt du, dass wir so. Weißt du, dann habe ich immer so die Realitätsabgleich. Der Holgi macht das ja. Der setzt sich mit Markus Seemack, ist das glaube ich, zusammen und die reden mal eine Stunde einfach so. Jo. Über irgendwas, was denen gerade so in den Sinn kommt. Das fände ich halt cool, das würde bei uns wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Wenn man hingehen und sagt so, hey, was hast du gerade gemacht? Wie geht's dir? Was läuft? Ich hätte noch ein interessantes Projekt. Ich habe jetzt. Ja, stell vor, hier, Mikro, rein damit. Ist eigentlich von Horst Schlemmer. Oh. Spenden Sie für meine Stiftung zur Absicherung meines Lebensabends. Also das Kind, das haben ein Kollege und ich auch gehabt. Das war vor 6 Jahren oder so im Biokurs, da haben wir gesagt, da war ich für die Kasse des Biokurs vor, aber ich habe gesagt, es geht zum Fonds zur Sicherung meines verschwenderischen und aufwendigen Lebensstils. Und das heißt, die Idee hatte ich sogar noch vor Horst Schlemmer. Wir verklagen ihn. Yeah! Das ist Ideenraub. Patent pending. Herkeling, zieh dich warm an. Hast du das auch mitgekriegt? Ich glaube, da haben sie jetzt auch ein Patent auf das Ad-Zeichen angemeldet. Das Ad-Zeichen? Ja, auf das Ad-Zeichen. Oh, Twitter wird demnächst teuer. Direkt mit Flatter verbunden. Nee, was ich nur sagen wollte, was ich quasi vorhabe, ist quasi so eine Art Armbanduhr mit GPS. Gibt's doch schon, oder? Ja, aber weißt du, was die Dinger kosten? 100 Euro. Ich glaube, es gibt, ja, 100 Euro, ja. Ja, 100 Euro. Und dann denke ich mir so, die Bauteile kosten vielleicht nur 30, also baue ich mir selbst. Muss ja nicht unbedingt eine Armbanduhr sein, kann ja auch so ein stylisches Armband mit Ditchbim, angebauten Raspberry Pi sein und so mit allem. So groß, dachte ich. Ja. Ungefähr. Aber Display. Übrigens, im Podcast, muss ich ehrlich zugeben, funktioniert ein so groß nicht. Ja, ungefähr so, weiß nicht, 15 cm lang. Okay, das funktioniert, weißt du, so 15 cm. Wie so eine Schiene im Prinzip für einen Inlineskater. Du kannst dir so vorstellen, wie so, will so ein Kontrollpanel, was die so in Sci-Fi-Filmen meistens so am Armgelenk tragen. Exakt. Und dann schön wahrscheinlich mit so einem Touch-Display oder so. Oder nur mit einer Statusanzeige und ein paar Knöpfen. Nokia-Display, die kosten ja, weiß ich nicht, ich habe meins für 4 Dollar aus China bestellt. Das heißt, du hast dann so quasi so, oh, das ist wie bei Fallout, dieses Fallout. Bei Fallout, dieses, wie heißt es nochmal, Big Boy? Big Boy, genau, Big Boy. Ist das Big Boy System, oder? Mhm. Ich meine schon, dieses All-in-One. Ja, dieses Überwachungssystem, ja, genau. Körperfunktionen und allem drum und dran, Statuseigenschaften und so. Das wäre cool. Sowas freue mich ja schon länger von sowas. Ja. Und das dann eben, ich sag mal, so mit GPS, mit einer SD-Karte drin, dass du quasi Strecken speichern kannst. Mit Wegpunkt, das heißt... Oh, dann kannst du das auch noch gerne mit OpenStreetMap verbinden und dann sogar sagen, ich zeichne jetzt OpenStreetMap-Tracks auf, automatisch. Was heißt hier OpenStreetMap-Tracks? Ich speichere mir einfach die Geokoordinaten und mach daraus nach... Tracks, GPS-Tracks. Ja, genau. Ey, das ist doch... Oder Elmar, wenn du zuhörst, ne? Ist was für dich? Oder so für Geocacher, weißt du? So nach dem Motto, die haben da nicht ihr Gerät, die haben das halt am Arm. Und dann kannst du es sogar wahrscheinlich sogar so einsprinten, dass du, wenn du du speicherst eine Liste von Geocaches da drin. Genau. Und dann, wenn du dich dem näherst, fängt das Ding an... Bip, bip, ja, genau. Bip. Bip, auf der Straße gewesen. Da war der Geocache wohl auf der Straße. Ach so, unter der Brücke. Genau, unter der Brücke, nicht auf der Brücke. Schade, keine Höhenkoordinate. Ja, da müsste ein Höhenmesser noch mit rein. Also ja. Cool, wie das dann so Open Source mäßig erweiterbar, ergänzbar mit Modulen und so allem drum und dran. Ja, Modul ist ja relativ klein alles. Ja, also, aber du kannst ja so das Gameboy Cartridge System so reinschiebbare Module. Das könnte dieses funktionieren. Level Power auf! Ich stelle mir gerade schon die geilen japanischen Posen vor, wie du da stehst und dann so die Pose ausübst, wie du die Cartridge da reinschiebst, möglichst stylisch. Nur für ein Soundmodul oder so ein Scheiß. Das Modul tut nichts. Das muss natürlich auch rein, dass du so einen Knopf drücken kannst, dann kommen so geile Sounds wie Oh my god, who the hell cares? Ja, aber so ein System so auf Open-Source-Basis wäre schon eine geile Sache. Und theoretisch gesehen, also von der Energieversorgung müssen wir natürlich gucken, ob da wirklich vielleicht sogar ein Raspberry Pi reinpasst. Also es gibt ja jetzt auch kleinere Raspberry Pi-Module. Ja, aber das ist... Obwohl, hast du gesehen, es gibt jetzt auch ein Cluster Raspberry Pi, ne? Ja, kenne ich. Mit so 64 Prozessoren drauf auf Board für 100 Dollar ungefähr. Ja, genau. Falls Game. Das ist auf jeden Fall bei Kickstarter. Habe ich auch schon gesehen, dieser Pen, wie hieß das? Total komischen Namen. Wo du paralleles Computing hast für 100 Ich habe mir auch schon überlegt, wir haben ja auch eine Uni einen Kurs über paralleles Computing. Wir haben schon überlegt, ob es sich nicht lohnen will, wenn man so zu Übungszwecken im Labor 5-6 von den Raspberry Pis zusammenschließt und jeder Studentengruppe so ein kleines Ding gibt und damit die daran üben können. Das wird gehen, aber du hast ja da diesen großen Server. Der wird nicht jede Uni hat sowas. Ja gut, für andere Unis, klar. Und du könntest das natürlich dann auch auf kleinere Gruppen verteilen, so Erstsemester und so, weil so Studenten. So große Cluster, da brauchen wir ja wenn ihr jeder Zugang braucht, bist ja nicht genug Zugang für alle gleichzeitig. Auch ein Cluster ist begrenzt, was das angeht. Ja gut, aber du rechnest nicht dauernd auf einen Kern. Ja, also das stimmt schon, aber ich finde halt die Idee auch gut, weil das billig austauschbar ist. Studenten können sich sowas ausleihen, mit nach Hause nehmen und probieren. Ja, gut, Studenten können sich das günstig nachbauen zu Hause. Ja, es ist kostengünstig, es ist austauschbar, weißt du? Es braucht weniger Energie. Das auf jeden Fall. Und das Prinzip wird daran klar, die Leistungsfähigkeit ist gar nicht so schlecht. Hast du dich übrigens auch geärgert? Mit dem Raspberry, warum das Ding diese Debian-Oberfläche nicht starten konnte? Nein, nicht das, sondern dass die jetzt einfach mal gratis 512 MB RAM haben. Was? Ja, die haben jetzt ein Update gemacht und haben gesagt, übrigens, wenn ihr jetzt einen bestellt, kriegt ihr automatisch doppelt so viel RAM. Wir haben ja 256 MB RAM, meine ich, ne? Ja, haben wir. Und der RAM ist jetzt gratis verdoppelt worden auf 512. Boah. Das heißt, ab jetzt werden alle automatisch mit 512 ausgeliefert. Muss man auch bestellen, ne? Ja, und dann denkst du dir auch so, verdammt, mal, das ist gerade knapp 2 Monate da und dann kommt sowas, weißt du? Das ist wie... Du hast gerade Nexus 7, dann kommt raus, übrigens, du kannst jetzt Nexus 7 mit 3G kriegen. Willst du nichts? Also, Screw you. Oder du hast eine Frau, oder du hast die Frauen vor, oder was irgendwie. Übrigens, ich hatte ein Problem mit meinem Kindle. Die Menütaste geht nicht mehr. Oh. Ja, also du kannst Bücher lesen, es funktioniert alles noch, aber wenn du aufs Menü willst und irgendwelche Einstellungen bearbeiten oder in den Kindle Store willst, geht halt nicht. Habe ich letzte Woche Freitagabend, habe ich dann beim Kindle, beim Amazon Service angerufen. Ja. Die haben gesagt, ja, am 30. September ungefähr ist ihre Garantie ausgelaufen. Können wir leider nichts für sie tun. Aber ich habe gesagt, sorry, das sehe ich jetzt aber nicht ein. Nach einem Jahr. Gib mir gleich mal einen Schraubendreher. Nee, warte, ich bin ja nicht fertig. Schade, ich habe mich schon gefreut. Die Story ist ja noch ein bisschen länger, weißt du? Also, die muss ich ja wieder zurückschicken. Ja, komme ich aber gleich drauf. Und Story ist jetzt, habe ich gesagt, ja gut, okay, was machen wir jetzt? Ne? Ja, wir können ihn anbieten, das billigste Modell, also die 80-Euro-Variante, 20% billiger können wir ihn anbieten. Wie gesagt, irgendwie sehe ich das jetzt nicht so ein. Ne? Ja. Haben wir am Sonntag nochmal mit jemandem telefoniert, blieb halt auch dabei, aber die sagten, sie leiten das weiter an die Consulting-Abteilung, ne, in meinem Fall, und die würden sich nochmal melden. Jetzt haben sie sich Montag nicht gemeldet, Dienstag nicht mehr, ich habe gedacht, ja, vergessen. Ja, klar. Kannst vergessen, bleibt das halt so, kannst halt Bücher noch draufladen. Ja, aber schade. Trotzdem. Und dann am Mittwoch, 4 Uhr, riefen die mich nochmal an von Amazon. Oh. Da habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn hier aus? Die haben mir ja jetzt einen anderen billig angeboten. Also nicht billig, sondern die haben mir jetzt einen anderen aus dem billigeren Segment angeboten. Genau. Ich habe gesagt, nee, haben die nicht. Die haben den mir angeboten für 20% weniger. Ja. Sagt die, oh, das ist jetzt hier nicht so klar geworden. Das steht da jetzt anders in dem Letter drin, sagt sie. Und da habe ich mich mit ihr unterhalten und habe gesagt, ja, wir sind hier in Deutschland. Und nach einem Jahr hört die Menütaste auf zu funktionieren. Dann ist zwar die Garantie weg, sehe ich ein, aber es ist noch Gewährleistung. Das ist ein Produktionsfehler, eindeutig. Ja, richtig. Es ist nicht mein Verschulden, es ist ein Fabrikationsfehler. Ja. Dann habt ihr sich kurz überlegt und gesagt, ja, stimmt, haben sie recht. Kriegst du einen zweiten jetzt? Haben sie mir gesagt, wir schicken den einen zu neuen. Och, schön. Bezahlen sie nicht, schicken sie den alten, kriegen sie direkt die Rücksendungsbelege, sind alles drin, schicken sie direkt zurück. Cool. Ich so, oh, cool. Also ich kriege den gleich nochmal, sie kriegen jetzt denselben nochmal wieder. Und jetzt ist der gestern losgeschickt worden. Ja. Ist morgen früh da. Das ist ja geil. Hab ich gesagt, ja geil. Also Amazon erstmal mit den Falschen telefoniert, aber wenn du den richtigen erwischt und dich mal kurz unterhältst, dann geht das auch. Und finde ich auch gut. Ich habe mich schon auf Twitter ein bisschen böse aufgeregt. Hab das dann aber wieder korrigiert. Nee. Ich habe ja nur meine Erfahrung gesagt, dass ich ja scheiße finde, dass das so gelaufen ist und dass das nicht gehen kann. Ich habe ja nicht gesagt, alle Schweine hier, dreckigen die Klammer in den Job. Nein, ich habe einfach nur ganz sachlich gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass man da so behandelt wird. Ja, aber dass sich da so einsetzen, ist das schon nett. Fand ich gut, dann kam auch direkt rein, E-Mail mit aller Erklärung zu, da steht zwar jetzt Preis und so, war super und das wird die nicht berechnet und so. Wir müssen das halt im Counting so eintragen, wenn sie das alte Gerät nicht zurückschicken, wird dann halt nach 30 Tagen der Betrag von ihrem Konto belastet. Das ist schon gut, das sehe ich auch irgendwie ein, weißt du? Das heißt, du hättest das im Prinzip aber auch so machen können, dass du dir ein neues Gerät kaufst, guckst es an, denkst du so, und schickst das alte, das kaputte aber zurück, weil du sagst, die Menütaste ist kaputt. Ich glaube, die machen das über Seriennummern. In den Dingern sind Seriennummern drin. Gut. Also ich glaube, das stellen die fest. Also wenn jemand für kriminelle Energien braucht, ne? Ja, das ist ja, ich kann das gleich mal zeigen. Ich glaube, auf den Dingern ist das auch auf der Rückseite eingraviert, die Nummer. Und es wird innen drin wahrscheinlich irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo fest, weil da kommst du ja nicht dran. Ja. Die kannst du ja nicht aufschrauben, die Dinger, die sind ja verklebt. Ach so, schade. Ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Das sind irgendwo Schrauben oder so. Ich finde die sind halt zu flach dafür. auf jeden Fall fand ich sehr gut von Amazon. Hat mir gefallen. Ja, war so mein Wochenende. Nach dem Wochenende war ich ein bisschen gerettet. Schlecht gelaunt, weil das Gerät halt kaputt war. Es war halt ein Jahr alt und du denkst, ach kacke, du willst dir eigentlich jetzt für 80 Euro kein neues kaufen und so. Macht doch eigentlich keinen Sinn. Ja. Wenn nur so eine blöde Taste kaputt ist. Ja, weißt du, und dann denkst du ja auch, was war's halt schlecht gelaunt die Woche über. Und dann rufen dich nur an und dann denkst du, ach, das geht ja eigentlich wieder ganz gut. Also, finde ich gut. Also, hast du dich schon gefreut, so nach dem Motto, den ganzen Hass jetzt dem Mitarbeiter am Telefon? Nee, also ich habe die Erfahrung gemacht, was man niemals machen sollte, ist schlechte Laune gegenüber, weil die können klar, dann ja am wenigsten für. Ja, das stimmt. Die machen die Police nicht und so und die versuchen, gut, es gibt ein paar Blockwarts, wie bei der Deutschen Bahn besonders, die beharren halt auf ihre Regeln und so. Ja, das sind zwar älteste Typen, aber es bringt halt nichts, unfreundlich zu sein. Ich sehe das immer so, das bringt dir nichts mehr gegenüber, den unfreundlich zu sein. Auch bei der Postbank habe ich da andere Erfahrungen mit gemacht. Ja, du kannst sagen, guck mal, hier in Deutschland sieht das gesetzlich so und so aus. Das kannst du machen. Aber das du ist ja nicht, okay. Du musst ja nicht unfreundlich werden. Du kannst das ja immer noch... Beleidigen auf keinen Fall. Nee, also wenn, du willst ja was von denen und die wollen meistens auch was von dir. Also solltest du schon ein bisschen gewisse Freundlichkeit in den Tag legen. Das stimmt. Wenn sich einer aber arschig verhält, dann kannst du auch... Arschig zurück. Kannst du auch ein bisschen dein Unmut über dieses Verhalten Ausdruck verleihen. Sie verhalten sich arschig, Arschloch. Genau. Das geht so nicht. Du kannst doch nicht einfach so hier deine schlechte Laune dem Kunden irgendwo auslassen, du Drecksau. Weißt du? Entschuldigung, Sie Arschloch. Genau. Verlauben Sie mir. Sie Arschloch. Mit Verlaub, ne? Ja. Sie Arschloch. Nein, aber ich fand es halt sehr nett. Und ich fand es halt sehr freundlich. Du hast einen neuen Kindle im Prinzip. Ja, ich kriege einen neuen Kindle. Und ich bedanke mich nochmal bei der netten Amazon-Mitarbeiterin. Das war sehr nett. Danke nochmal. Als ob die zuhören würde. Ja, nein, es geht darum gar nicht. Es geht um, das ist der Wille. Der Wille, der zählt, genau. Der Gedanke, der zählt. Wieder Karma-Punkte gesammelt. Ja, wieder. Ich finde, das muss man einfach kundtun, dass es zwar scheiß Regelungen gibt und so. Und ich hatte halt auch im Internet mich ein bisschen erkundigt, dass es viele Leute gibt mit der Menütaste, die Probleme haben. Und ich habe von Amazon keinen Ersatz gekriegt haben. Und ich muss zugeben, wenn man denen das vernünftig erklärt und sagt, das ist wahrscheinlich ein Gewährleistungsfall und man geht davon aus, ein Produktionsfehler sein wird, ja, dann sind die auch sehr einsichtig. Wenn man denen nur sagt, guck mal, da ist was kaputt, dann raffen die das nicht so wirklich. Nicht, dass sie es nicht raffen, nein. Die denken dann, das ist deine Schuld gewesen. Richtig, das ist und so, wie zu feste gedrückt genau, hast. Und die ordnen das dann falsch ein. Selbst verschulden und dann kriegst du gar nichts. Ja, genau, das Gewährleistung gilt ja immer noch. Und wenn man das vernünftig erklärt und auch einen Mitarbeiter hat, der dir auch zuhört, dann klappt das auch. Und ich finde, man muss auch freundlich bleiben und auch auf seinem Recht beharren. Ich wurde ja dreimal weitergeleitet und auch wieder neu verbunden. Die hatten mich auch zurückgerufen und so. Also die Amazon ist da schon hinterher, dass die Kunden eine gute Meinung davon haben. Daher finde ich auch manche schlechte Wertungen jetzt, die es da auf Amazon zum Kindle gibt, einfach nicht gerechtfertigt, weil ich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt eine positive Erfahrung mit dem Kundenservice gemacht. Und ich finde, dann sollte man auch so fair sein und sagen, dass das in Ordnung ist, wenn man entsprechend nett und freundlich bleibt und nicht einen auf ich bin der Kunde, ich habe immer recht, Arschloch. Aber das erinnert mich an was anderes. Ich hatte mir damals von eBay, von irgendeinem Händler, ein Logitech-Headset gekauft. Die Dinger sind jetzt nicht ganz günstig, weiß nicht, 30, 40 Euro kam das Ding mit USB-Anschluss dran. Und das Ding ist irgendwann nach einem halben Jahr kaputt gegangen. Weiß nicht, es klackerte ein bisschen im Lautsprecher, kratzte auch irgendwie, kam kein Ton mehr raus. Ich den Typen angeschrieben, ich so, ja, hab die Rechnung noch, ich habe aber den Originalkarton nicht mehr. Irgendwie sowas. So, ja, den müssen wir schon haben, weil wir haben den Originalkarton mit einer UV-Farbe angeblich markiert, nach dem Motto, damit sie das bei uns gekauft haben und so. Wo ich mir nur dachte, hör mal, Typ, ich hab's bei dir gekauft. Ich hab die Rechnung. Chip, danke. du kriegst mir nicht zu schweigen mit dem Chip. Nein, dann war das einfach so nach dem Motto, warum will der mir nicht das Gerät, warum will der das nicht zurücknehmen? Ja, ich finde übrigens so... Nee, pass auf, das Schöne war noch so, ich so, ja, es wird eine kalte Lötstelle sein. Ist es meistens. Genau, ich will das Gerät nicht aufmachen, weil es ja noch Gewährleistung drauf und all so ein Scheiß. Ja, nee, da müssen sie Originalkarton machen. Wo ich nachher nur sagte, wissen Sie was, ist okay, ich habe das Gerät aufgemacht, kurz Lötkolben dran, danach lief es wieder wunderbar. Weil es war einfach so ein Hin und Her, wo er einfach nur meinte, ja, sie müssen den Originalkarton zurückschicken. Ja, aber so Leute mit denen, wir haben das mit UV-Markierung, das ist... Ja, ja. Ich kenne ein Restaurant in der Nähe, da bin ich öfter, und die haben draußen gute Möbel gehabt. Ja. Und es folgender Fall passiert, irgendwann mitten in der Nacht sind da Leute mit dem LKW vorgefahren, haben das ganze Zeug eingeladen, mit so einem riesen LKW, und sind gefahren. Und da hing halt jetzt ein Zettel, hängt da, 1000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise. Und dann steht da in dieser Beschreibung, mit dem Fall, hat ja ganz schön drin, dass die Möbel mit einem unsichtbaren Zeichen markiert sind. Ernsthaft? Unsichtbare Zeichen markiert? Nach dem Motto, wenn du die draußen irgendwo hinstellst, wir finden die, wir können die erkennen. Also, wir machen Angst, das funktioniert nicht. Das kann nicht. Der Täter wird das lesen, wenn der Täter überhaupt noch da hinkommt. Wenn die überhaupt noch in Deutschland wenn die überhaupt Möbel lesen kann. Nein, das gehe ich davon aus. Also, ja, aber wenn der Täter das mitkriegt, dann denkst du auch, gut, dann lackiere ich die halt einmal neu über, weißt du? Oder wasch die eben kurz ab. Und dann gehen wir mit der UV-Lampe, weißt du, unsichtbarem Zeichen. Ein unsichtbares Zeichen muss ja irgendwie sichtbar gemacht werden. Und so viele Methoden für Outdoor-Möbel, die unsichtbar zu markieren, gibt es eigentlich nicht. Vielleicht in drin irgendwie RFID-Tag oder so reingeplöppt. Aber selbst das kannst du feststellen, indem du einfach ein RFID-Erkennungssignal hingehst und alle passiven Sender antworten. Es gibt ja Spezifikationen. Ja, richtig. Und ich denke mal nicht, dass die sich die Mühe mit RFID-Sender gemacht haben. Selbst die findest du. Die haben wahrscheinlich irgendwo ein kleines Haar runtergeklebt, ein rotes Katzenhaar. Ich glaube, die haben damit UV-Farbe irgendwas gemacht. Ist, glaube ich, das Einfachste. Ja, gehst du einfach mit einer schwarzen Lampe drüber, findest du das innerhalb kurzer Zeit. Ja, aber schon heftig. Also ist. Aber da habe ich mich damals so aufgeregt, das war echt so nach dem Motto, Kundenservice wurde bei denen echt klein geschrieben. Das war unmöglich. Aber in dieser meiner Erfahrung ist halt sehr positiv. Ja gut, ein großes Unternehmen. Ne? Also mit den meisten Kundensupports, ausgenommen Telekom, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Ja. Wobei ich erinnere mich an mein Handy. Das hatte ich vor 2 Jahren mal gekauft oder vor 3 Jahren. Dieses Samsung, was ich da habe, dieses D900 Soul, hatte ich damals gekauft für 100 Euro oder so. War damit eigentlich so ganz zufrieden, wollte es mir wieder zurückschicken, weil ich mir dachte so, na gut, komm, brauchst du nicht. ich die Leute angeschrieben, von wegen, ja, gerade benutzt, hast du deine 14 Tage Rückgaberecht und sowas. Fernabsatzgesetz. Richtig. Das Übliche. Ja, wollte ich das zurückschicken, so gefragt, so ja, war über 40 Euro, tragen Sie die Rechnung oder wie machen Sie das? Hm? Wo soll ich das hinschicken? Kriege ich vielleicht einen Aufkleber dafür? Keine Meldung bekommen, nichts. Nix. Zweite Mal hingeschrieben, immer noch nichts. Wo ich mir nachher dachte, so hör mal, das kann doch auch nicht sein. Ja. Also richtig war das auch auf keinen Fall. Ja, ich hab's jetzt immer noch, aber... Ich hatte zum Beispiel mal ein Problem mit meinem Bildschirm. Hm? Von LG war das, meine ich. Da habe ich bei LG angerufen. Hm? Hab gesagt, Garantiefall und so, habe ich bei Saturn gekauft und so, ne? Ja. Und Saturn sagte halt, ich soll mich an sie wenden. Ja. Und da haben die mir einen UPS-Aufkleber geschickt. Am nächsten Morgen 9 Uhr kam der UPS-Mann, holt das Ding ab. Cool. Und innerhalb von einem Tag, zwei Tagen kam das Ding wieder zurück. Das ist gut. Komplett repariert, weißt du? Ja. Die hatten es aufgemacht, gereinigt und allem drum und dran die Anschlüsse repariert. Das ist nett. Ja. Und dann lief das Ding wieder. Und das ging halt, ich hatte da halt um 22 Uhr angerufen. Boah. Und da ging einer persönlich dran, also das war jetzt nicht so... Willst du dann automatisch das Computersystem zur Qualitätssicherung werden? Werden Aufnahmen aufgezeichnet? Wenn sie das nicht wollen, drücken sie die 1. Übrigens, lustig ist, wie Amazon fragt. Amazon sagt, Gespräche werden aufgezeichnet. Wenn sie eine Aufzeichnung ihres Gesprächs wünschen, drücken sie die 1. Ah. Die machen okay. Das andersrum. Standardmäßig ist das deaktiviert und erst wenn du sagst, okay, ist okay, dann machen die das. Und bei den anderen ist es so, dass es standardmäßig aktiviert und du musst es explizit sogar nicht eine Taste drücken, sondern sogar Nein sagen und hoffen, dass das System... Ich habe sie nicht verstanden. Genau. Sie möchte 3 gelbe Bananen kaufen. Ja. Sie haben 3 gelbe Birnen gewählt. Was? Möchten Sie nach Berlin fahren? Nein, nein, Schwerin. Sie haben Berlin Hauptbahnhof. Nein. Und danach bleibt man doch zu Hause, weil man keinen Bock auf den Scheiß hat. Ja, also ich mag Roboter nicht so sehr. Spracherkennung ist für den Arsch. Wobei, da hat man mir mal einen Tipp gegeben, wenn es Spracherkennung ist, einfach mal reinsingen. Weil damit kommen die absolut nicht klar und dann kriegt man spätestens dann einen Mitarbeiter dran. Ja, das weil das System sagt, ey, ich kann mit dem nichts anfangen. Hier, überhaupt nicht. Hier, Mensch, mach du weiter. Genau, Mensch. Es gibt auch Systeme, die kannst du mit einer bestimmten Tastenkombination direkt überspringen. Die basieren nämlich auch auf dem Tonwahlverfahren ein bisschen, die Roboter. Und wenn du eine bestimmte Tastenkombination gibst, kannst du direkt einen Mitarbeiter verlangen. Das ist cool. Weil du nämlich sagst, du bist gehörlos oder so und dann musst du da über eine bestimmte Tastenkombination. Ja, du bist gehörlos und rufst am Telefon an. Okay. Ja, da gibt es halt bestimmte, ich weiß es auch nicht. Ja. Fiktive Szenarien, Teil 3. Fiktive Szenarien, Teil 3. Ja. Der geht dann über... Und dann macht der Mitarbeiter. Bitte tippen Sie Ihre Lieblingsmelodie ein. Ja. Yeah. Oh, das ist auch was für eine Erkennung. Ne? Summen Sie Ihre Lieblingstitelmelodie ein, um sich zu identifizieren. Ja, genau. Das ist halt das Lieblingsthema vom, ne? Ja. Mathe-Professor. Curry by Humming. Jedes Mal dieses Beispiel, wo ich mir denke, so, ja... Welcher Mathe-Prozess-Presse jetzt? Den wir beide kennen, oder? Der mit ohne Haare. Statistik. Ach, Moment, du meinst den wir in Statistik hatten? Ja, genau. Und Datenbanken. Genau. Eben jenen. Genau. Den. Ich habe jetzt einen tollen Mathe-Prof. In Logik. Das ist ja der politisch inkorrekte Dozent. Ach, der. Ja. Ja, darf man jetzt eigentlich gar nicht im Podcast drüber reden, sonst haben wir direkt wieder die Haarprobe. Ach komm, mit dem den Anfang? Ach, der kommt gar nicht mit rein, ne? Was? Der Anfang für die braune Szene? Ne, der kommt nicht mit rein. Welcher Anfang? Von dem Podcast. Welchen? Schon wieder vergessen. Oh. Ah, du meinst mit dem Intro. Also wir machen ja gleich sowieso. Wir haben jetzt schon ein bisschen rumgequatscht hier. Ein bisschen? Ein bisschen, eine halbe Stunde rumgequatscht haben wir jetzt, ne? Ja, ist gut. Finde ich gut. Wir füllen Speicherplatz auf der Festplatte, ist das ja, geil. Guck mal, hier Restzeit für die Aufnahme. Ich habe nur 8 Stunden über. Ja. Es wird knapp. Wird knapp, ja, also ich finde das schon gut, dass wir ein bisschen noch so unterhalten können, weil das mache ich ja sehr gerne. Quatschen, ja, ist eines der Hobbys. Ja, wir haben ja thematisch, heute muss ich mich echt entschuldigen, heute sind wir nicht so ganz auf der Spur. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, das passiert so. Das war jetzt aber auch kein wirkliches Konzept, was wir hatten, das war einfach mal... Also wir haben über unser Hobby gesprochen. Ja, wir hatten ein Thema. Und aber das Problem ist, was ich halt problematisch sehe, ist, wenn du selber keine Ahnung hast, ist es leichter als Moderator dann Fragen zu stellen, die auch die Leute interessieren könnten, wenn du selber nicht so fit in dem Thema bist. Wenn du aber sowohl der Gast als auch der Moderator unheimlich fit in dem Thema sind, ist es schwierig, eine Folge zu gestalten. Wo wirklich alle was von haben. Wo alle was von haben. Und ich glaube, die Folge ist jetzt so eine, die etwas zu speziell ist. Ja gut, manchmal. Warhammer sagt mir jetzt auch nichts, sagen wir mal so. Ja, aber ich habe das Gefühl, bis hierhin wird sich keiner den Scheiß anhören. Das heißt, wenn jetzt jemand was bis hierhin hört, bitte einen Kommentar schreiben. Nein. Auf Twitter? Auf Menschen mit dem Hashtag... Stracciatella-Kuchen, weißt du? Ja. Nee, das ist anders. Schokokuchen, weißt du? Schokokuchen. Dann wissen wir, dass sie das bis zum Ende gehört haben, weißt du? Dann wissen wir, dass sie bis dahin... Weil die das bis dahin nicht gehört haben, wissen nichts von Schokokuchen. Das heißt, genau. Das ist so ein Insider. Das heißt, wenn wir euch das nächste Mal irgendwie real sehen, kriegt ihr einen Schokokuchen ausgegeben. Das ist gefährlich. Einige von denen, die das hören könnten, könnte ich wirklich real treffen. Nein, die kennst du. Das ist ja nicht mein Problem. Also Daniel gibt den Schokokuchen aus. Wenn ihr mich seht. Das wird niemals passieren. Oh, ich weiß da was. Ach, okay, das ist Niederrhein-Nerd. Sagt ihr das? Weißt du, das ist jetzt ein Thema, was mir am Herzen liegt. Das ist @Niederrhein-Nerd. Ist das so die sowas wie Tiere suchen ein Zuhause für Nerds oder was? Nee, es geht auch um Barcamps. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat, alle zwei Monate mal und machen so ein nettes Zusammensitzen, ein bisschen Mate und so und ein paar halten Vortrag über Softwareprojekte, über was sie so interessiert und so, ne? Und stellen das so vor, es ist halt so nettes Zusammensitzen, Coding-Projekte, ein bisschen Austausch und so. Da halt treffen sich halt Nerds, Geeks und so mit im Bereich Informatik und so, Technik und so. In der Hochschule Rhein-Waal ist das jetzt. Wo ist die? In Kaplinfort. Ah. Hier in Kleve ist auch ein Ableger, aber die Fachschaft in Kaplinfort hat in Elmar zugesagt, dass wir einen Raum kriegen können. Okay. Details kommen noch. Und wäre cool, wenn du dabei bist. Ja. Weil, können wir über Quadrocopter vielleicht reden? Bringst du vielleicht was mit oder so? Ja, ich könnte einen Drucker mitbringen. Oder du bringst einen Drucker mit und dann... Der funktioniert wenigstens super. Dann bauen wir da einen 3D-Drucker auf und zeigen ein bisschen was. Ja. Wäre geil, oder? Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und dann hätten wir nämlich auch ein Thema. Einmal, wenn du noch bis hierhin zugehört hast, erstmal Schokokuchen twittern. Und beim zweiten Mal kannst du sagen, Daniel ist, also der Keksbuster, ist beim Niederrhein-Nerd beim Barcamp dabei und wir machen ein bisschen 3D-Drucking. 3D-Drucking. 3D-Printing. So. Drucking. Oh. Drucking. Dieses Englisch. Wenn Anglizismen nach hinten losgehen. Ja. Super. Ja, das passiert. Aber es ist schon spät. Genau. Wir nehmen das hier mitten in der Nacht auf. Ja, wir haben jetzt gleich halb eins, also... Ja. Was? Halb eins? Nachts. Ja, natürlich. Halb eins, inmitten in der Nacht. Wollen wir gerade sagen, wenn wir jetzt zur Tankstelle rüberlaufen, vielleicht haben die noch... Haben die auf? Nachtschalter, sowas? Um 9 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Ach, dann werden die Bordsteinkanten... Ach, scheiße. Dann werden die Bordsteinkanten hochgefahren. Scheißdreck. Ja gut, für nächstes Mal müssen wir dann irgendwie was... Aber übrigens fährt auch kein Zug mehr, ne? Über Nacht ist ja hier, ne? Ja, muss ich laufen. Oder laufen. Nach Krefeld. Nach Uerdingen. Laufen. Von hier aus. Ich jogge. Ah, gut, okay. Dann bist du übermorgen da, oder? Ist das Wochenende? Ja, ist Wochenende. Ich würde mal sagen, dann sind wir für heute durch. Also, ich würde sagen, wir haben auch ein Thema für nächstes Mal. Können wir ein bisschen über das Barcamp reden, wenn es funktioniert. Sagen, wir haben ein Thema. Ja, stimmt. Hier, wir haben wieder ein Thema. Wir haben sowieso so viele Themen. Wir haben ja unsere Themen, verdammte Themenliste, die wir noch abarbeiten müssen. Haben wir noch was irgendwie, was von dem, was wir noch so eben schnell, locker flottig? Müsste ich jetzt mal eben kurz nachgucken, also Project from Hell. Die ewige Liste. Die ewige Liste. Ja, wie weit bist du mit deinem Aquarium-Projekt? Gar nicht weitergemacht, aber ich habe jetzt zumindest schon mal meine automatische Torfkanone. Der Segelflieger hast du ja fertig gemacht mit Duct Tape, ne? Genau, der ist fertig, den müssen wir gerade noch testen. Ja, wie gesagt, Wetter ist halt so aktuell scheiße. Fläche hätten wir hier, die wird gerade abgeerntet. Das ist sehr gut. Aber die sind halt sehr schlammig jetzt in letzter Zeit. Ich würde sagen, im Winter, wenn zugefroren ist, wäre vielleicht ein bisschen schwierig, dass das Ganze puffern könnte und es halt windstill ist. Haben wir im Winter hier oft. Das ist gut. Also hier gibt ja viele Wälder rumherum. Ja. Und zwischendrin ist es ein bisschen windstill. Da könnte funktionieren. Weil ich habe auch, wie gesagt... Und du hast auch sehr lange Straßen. Das heißt, wir müssten auch nicht mal am Klang gehen, sondern wir könnten den quer über die Straße fliegen lassen. Ja. Und da fährt auch selten jemand vorbei. Ich bin doch jetzt zwischen schon dabei. Also Flügel modular. Heißt, du kannst die Flügel von dem alten Ding abziehen. Sind vielleicht so ein... So wie bei dem Flügel, dass du so zusammenklappen kannst. Wie ja, genau. Du hast dann an jeder Seite einen halben Meter Flügel, den kannst du abziehen und steckst dann da einen Meter Flügel dran. Ja. Um bessere Gleiteigenschaften zu haben. Also... Das wäre schon eine Idee. Also Testfläche haben wir automatisches Mini-Gewächshaus, okay, ist am Stell. Ja. Lenkdrachen mit Motor und Steuerung ausstatten. Auch nicht weitergemacht. Also Westbury haben wir noch nichts Produktives mitgemacht. Nicht wirklich. Übrigens, das Gehäuse, das du gedruckt hast, hat sich zerlegt. Wie hast du das denn geschafft? Also erstmal hat es nicht wirklich gepasst. Das war leicht schief an einigen Stellen. Bei mir hat es gepasst. Ja, es hat sich vielleicht beim Transport verzogen. Könnte sein, dass da irgendwie Druck aufgehoben wurde. Wenn ich es nicht beurteilen kann. Du hast es kaputt gemacht. Bringst du auch einen Nein, Punkt. Dann habe ich es ein bisschen stärker zusammengedrückt. Auf einmal hatte ich eine Ecke in der Hand. Ich sag doch, du hast es kaputt gemacht. Ich hab's ja kaputt gemacht. Das war halt nicht richtig ausgehärtet. Was weiß ich. Und ja, das hat halt nicht so ganz funktioniert. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Ja. Ja, sind wir fertig? War Machine haben wir durchgemacht, ja. War Machine haben wir soweit durch. Wir arbeiten ja selber noch ein bisschen in einer API-basierenden RESTful API-Software. Arbeiten kannst du das nicht nennen. Ja, wir haben die Ideen zusammen gehämmert und ein bisschen was so aufgeschrieben, aber... Ja, wirklich implementiert ist noch nichts. Ja, liegt halt am Zeitmangel. Ja, oder auch teilweise, bei mir ist es teilweise so... Du könntest jetzt an der API rumbasteln oder du bastelst halt mit dem 3D-Drucker was rum. Ja, und der 3D-Drucker ist halt cooler. So, ja, das siehst du auch direkt. Ich kann es nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich habe auch dieses... entweder du machst das jetzt oder du spielst halt an deiner Xbox halt Assassin's Creed. Übrigens, ich habe das neue Assassin's Creed da. Revelations? Nein, 3. Oh, 3. Das wollte ich mir auch noch runterladen. 3? Kopieren. Machen wir eine Privatkopie. Nein, können wir gleich mal anzocken. Das ist sehr cool, also... Okay, da gibt's ein paar Sachen, wenn ich jetzt mal ein bisschen so rumspulen darf, weil wir können ja ein bisschen Playcontest machen. Da ist so dieses, wenn du jetzt in den, da gibt's so Gebüsch, und wenn du da reingehst, dann duckt der sich und ist getarnt. Dann erscheint so ein schwarzer, so ein grauer Punkt über dir, dann bist du getarnt und gleich. Und dann kommt ein Gegner an, der läuft durch das Gebüsch und du, müsst du dich eigentlich sehen können, weil die Gebüsche stehen weit genug auseinander, weißt du, und du hast rote Klamotten an. Und der läuft an dir vorbei und du kannst aufstehen, den töten, in die Ecke ziehen, weißt du. Oh, die anderen sehen den auch nicht. Nein, das sehr ist sehr praktisch. Das ist total doof. Und du stehst an der Kante, weißt du, und dann kannst du pfeifen, dann kommt immer einer angerannt und denkst du, wenn du die jetzt tötest, dann bleibt er ja an der Kante liegen, ne? Ja. Nein, nein, das ist klar, wenn du jemanden von der Kante aus tötest, dann packt er den und zieht den hinter die Kante. Also, da gibt's schon coole Sachen, aber ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen doof an manchen Stellen. Ich bin im Moment noch und dran bei... Du tanzt dich als Soldat, ne? Läufst dann rum, normale Soldaten erkennen dich nicht, solange du nichts Illegales machst. Ja, aber das Coole ist, wenn ein Offizier kommt, ein Offizier kann dich enttarnen. Warum? Die sind doch genauso blöd. Nein! Der, natürlich, ein Offizier einer Kriegsarmee kann jeden einzelnen Soldaten identifizieren. Du meinst, du gehörst nicht dazu. Also, das ist das, was ich nicht an dem Spiel verstehe. Warum kann ich einen Offizier enttarnen? Weil der lesen kann und schreiben kann. Ja, das ist. Also, da gibt es ein paar Ungereimheiten. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden bisher gespielt. Ja, gut. Ich hatte noch nicht so viel Zeit. Ich gebe es zu. Aber es macht schon ein bisschen Spaß. Es ist halt nur mal mit Boston halt um 1775. Ja, ja. Und das ist halt sehr, sehr wenig Gelände. Und so. Gibt's da Splitscreen-Multiplayer? Oder? Nein, die Engine schafft das nicht. Oh, Portal 2 konnte das. Ja, Portal 2 ist geil. Spiele ich jetzt mit Verena, ein bisschen so. Ja, du weißt ja. Das ist immer lustig. Es gibt ja diesen Mythos, oder die Geschichte, wenn ein Paar den Portal 2 Multiplayer-Modus, gemeinsam, Koop-Modus, gemeinsam schafft, bleiben sie für den Rest ihres Lebens zusammen. Ich dachte, ohne sich zu streiten. Nein, das hat niemand gesagt. Da gibt es doch dieses Video in YouTube mit diesem, habe ich dir auch mal gezeigt, mit den Paaren und Portal 2. Portal kenne ich gar nicht. Moment, müssen wir mal einspielen. Moment, warte mal eben. Willst du nur irgendwas in die Shownotes reinschreiben? Ich merke das schon. Ja, die Shownotes, ich habe keinen Bock, die Shownotes zu machen. Christian sucht. Hm? Ja, ja. Wir brauchen noch irgendwie was du vorlesen kannst. Ich vorlesen kann? Was hast du denn hier? Ice and More. Der Herr zählt verfort. Kann ich nicht lesen, das ist niederländisch. Ja, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Schade, ich kann auch. Singen möchte ich zum Beispiel auch nicht. Couples? Vielleicht war es auf Englisch. Hm? Ja, ich gucke gerade. Advertising. Das ist Valentine's Day, war es, glaube ich. Hier, yeah, Chocolate is the most popular Valentine's gift. Aha. Hahaha! 54% of allergic to chocolate. Ich glaube, das ist es dann doch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Flower. Das Schöne ist, du hörst jetzt den Hintergrundsound, aber der wird ja nicht gesprochen. Ja, man sieht auch nichts, denke ich mal, im Podcast, ne? Flowers are filled with. Ah. Was ist das? Ja, aber man kann es ja verlinken. Das stimmt. Women are loving diamonds for the right range of industrial applications. Natürlich. Four or five people are crushed to death by giant diamonds every day. Portal Gun. Yay. Gibt's übrigens auch zum Drucken bei... Who have, oh, yeah. 100% of couples who are working in the corporate staff. Ja. Da war's doch. Ja, da war's. Der mit dem Diamanten. Also doch, das verlinke ich dann, ne? Ja, das ist ganz nett. Ja. Aber da wollte ich jetzt auch noch ein paar Companion Cubes als Schlüsselanhänger drucken. Oh, das ist cool, dann nehme ich auch einen. Haben wir. Hast du mit dem Tux eigentlich mal gedruckt? Auf Twitter hattest du mir ja sowas versprochen. Ja, ich habe noch ein bisschen Material übrig. Ja. Hatte ich den? Oder du machst einen großen Companion Cube, das wäre auch geil. Groß? Ja, so ein Meter mal ein Meter. Wenn du mir das Material dafür kaufst? Wie viel wird das denn kosten? Was ist denn da, 1000 Liter? Sehr teuer. Sehr teuer? Bist du sicher, dass es 1000 Liter? Du könntest ihn ja theoretisch von innen größtenteils hohl haben. Das Ding muss ja Stabilität haben. Ja, dann machst du einen Peisenstang rein. Du kannst aber auch Pepakura. Kennst du das? Mm-mm. Du kannst 3D-Modelle als Schnittvorlagen für Papier ausdrucken. Ah, okay. Damit machen die auch diese Halo-Rüstung, die Iron-Man-Rüstung. Damit kannst du wahrscheinlich auch einen großen Companion-Cube auf einen Meter machen. Du könntest doch einfach dir einen großen Holzblock zimmern. Ja, du kannst einfach einen Baum fällen und das Ding mit einer Zahnbürste feilen. Ja, aber ich glaube, wir sind das auch langsam durch. Langsam quält mich der Hunger. Ich wollte gerade sagen, auch die Entropie des Gesprächs nimmt so langsam ab. Ja, ich würde sagen, versuchen wir mal in 2 Wochen. Ja, das ist doch... Dann machen wir den Nerd-Mate Talk oder so, oder Nerd-Mate Quatsch auf. Oder den Quatsch-Mate. Was ist, war das jetzt hier? Ja, das war ja, wir hatten ja ein Thema am Anfang. Ja, genau. Ich könnte das jetzt natürlich auch schneiden. Und dann mache ich einmal eine Stunde das Thema und 42 Minuten was anderes, das bringe ich dann später raus. So häppchenweise. Häppchen mal. Daraus machst du den nächsten Podcast. Ja, wir reden jetzt hier 3 Stunden und ich mache da 3 Podcasts draus. Ja, herzlich willkommen zu Nerdmate Podcast Folge 8. Das kann ich ja jetzt vorschneiden. Das ist ja kein Problem. Richtig. Das kann ich ja später aufnehmen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wunder der Technik. Ah, ich liebe Schneidesoftware. Oh ja. Ja, ich muss hier nur sowieso noch ein bisschen. Wir hatten ja eine Unterbrechung drin, die muss ich mir rausschneiden oder so ein bisschen genau. Ich habe ihm auch aufgeschrieben hier, wo es ungefähr minutentechnisch lag. Ja. Das andere hatte ich ja vorher abgefangen, da muss ich nicht mehr ran. Nö. Aber ich habe keinen Bock, Kapitelmarken oder sowas zu setzen. Ich werde wieder anfangen, unser Themen, wo das Quatschthema anfängt. Kann man das nicht on the fly irgendwie setzen? Ja, da habe ich gefragt, ob da jemand Software für kennt, aber hat sich keiner gemeldet. Und ich weiß nicht, wo man das machen kann hier. Da drin wahrscheinlich nicht. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür Plugins gibt. Dass man da vielleicht... Müsste man mal gucken. Also ich weiß, dass es für iTunes, für Mac Software gibt. Ja. Für Podcaster ist, die kann sowas. Ja gut, für Mac, okay. Mac. Da kannst du auf on the fly Dinger setzen und die auch irgendwie mit den Shownotes verlinken und so, da gibt's irgendwas. Ja, du wolltest du eigentlich nur ein externes Tool, wo du einfach nur drauf tippst? Ja, irgendwie eine Taste an der Tastatur drücken, der dann Punkte setzt, die ich ja nachher nur noch entsprechend abhören muss. Jetzt müsste man Programmierer sein, ne? Wir sind Programmierer. Ja, ich werde mit Ruby wahrscheinlich eine einfache Shoes-Applikation über die Wochenende schreiben. Wollte ich gerade sagen, so schwer kann das nicht sein. Ich mein, mit der man über einen Knopfdruck quasi, da muss ich gucken, wie ich das ein Binding mache oder so, dass man da über Knopfdruck... Ja, irgendeine F-Taste oder so ein Scheiß. Irgendeine unbenutzte Taste benutzt und da drauf hämmert und dann setzt der halt Zeitmarkierungspunkte. Oder Fenster geht auf, du schreibst rein. Aber das Problem ist, du müsste halt mit der, ich muss mal gucken, ob die eine API in Audi City haben, dass du da auslesen kannst, wo du gerade bist. Das kannst du das nicht ach so. Du müsst ja zeitgleich möglich sein. Ah, stimmt. Das ist nämlich das Problem, was ich sehe, weil die Aufnahmesoftware muss ja irgendwie eine Zeit... Muss rauskommen, wo du gerade bist, ja. Weil die Zeitpunkte werden auch so... An sich ist das kein Problem, einfach einen mitlaufen zu lassen. Aber am besten wäre natürlich, wenn die eine API hätten. Ja, du stoppst ja beides und... Wenn du dann hier anfängst zu laufen, dann läuft da die Zeit einfach mit. Und das wäre cool, wenn du dann einfach nur drücken musst. Du müsstest das halt... Ob es da ein Plugin für System für gibt, wo dann so ein Ruby-Plugin reinhämmern kannst. Ist das nicht Open Source? Ja, aber ich habe keinen Bock, das jetzt komplett zu überarbeiten, sondern da will ich lieber ein Plugin-System nutzen. Also wer sich da auskennt, wer über Podcast Bescheid weiß, ich setze mich da gerne mit jemandem zusammen und wir basteln da was fertig, das würde mich mein Podcaster-Leben vereinfachen. Mag alles, was mein Leben vereinfacht. Auch Bluetooth. Aber weißt ja, die Folge hier heißt ja jetzt, der Themenzwerg ist tot. Ja, der liegt hier immer noch, die blöde Sau. Die verrottet schon vor sich hin. Und ich denke, wir gehen jetzt was essen, ne? Ja, worauf hast du Lust? Auf Themenzwerg. Nee, worauf hast du Lust? Mit Soße. In eigener Zipfelmütze gegart. Ja. Worauf hast du Lust? Was ist denn jetzt hier noch auf? Curry Q hat wahrscheinlich... Doch, die haben offen. Die müssen feiertags bis 8 Uhr offen. Der Einzelhandel. Ja, weiß ich nicht. Wir gehen einfach mal und gucken, weißt du? Ja, wir werden wahrscheinlich Regen kriegen, also... Kriegen wir schon hin. Also würde ich sagen, das war Nerdmate Folge 7. Wer durchgehalten hat... Bis hierhin, der soll bitte den Schokokuchen twittern. Ja. Uns antwittern mit dem Hashtag Schokokuchen. Dann wissen wir, dass ihr es durchgehalten habt und dass es Leute gibt, die sogar diesen Scheiß mitmachen mit dem Insider. Ja, ich finde das echt geil, also ich würde mich freuen. Ja, und ich würde nämlich auch mitkriegen, wann die Leute das hören. Überleg mal, dann würdest du nämlich den zeitlichen Intervall mitkriegen. Und das wäre schon sehr geil, in oder? In 20 Jahren kommt ein Tweet an, alter Schokokuchen. Ich glaube, in 20 Jahren gibt es Twitter nicht mehr. Weiß da jemand mehr? Ja, ich glaube, in 20 Jahren gibt es auch den Podcast nicht mehr. Das glaube ich auch. Und wenn, dann hat er eine andere Form. Das ist der Hirncast. Das heißt, der geht dann direkt ins Hirn mit dem Braincast. 30 Sekunden, um in 2 Stunden den Podcast vollständig zu hören. Weißt du? Ja, würde ich sagen, beenden das jetzt. Daniel hat ein kleines YouTube-Video, das wir gleich einspielen werden, ne? Ja, ein bisschen Musik. Ja, ein bisschen Musik. Also dann lasst euch überraschen. Wir beschallen euch und dann würde ich sagen, nee, das hänge ich einfach nachher an. Ah, das hängst du dran. Okay, wunderbar. Okay, würde ich sagen, ja, schönen Tag noch, schönen Abend noch, schöner. Bleibt uns gewogen. Schönen Feiertag. Wir haben jetzt schon Nacht, also ja. Also, guten Morgen eigentlich. Guten Rutsch, weißt du? Ja, guten Rutsch, genau. Schöne Feiertage. Grüße in Osterhasen. Das ist unsere, das ist die normale Folge mit etwas mehr Quatsch und weniger Realität. Wie heißt nochmal? Nicht immer ganz korrekt und nicht immer ganz ernsthaft, aber dafür mit viel Spaß und Mate. Ja, das ist, kann man so stehen lassen. Würde ich sagen, schönen Tag noch. Die Leute konnten nicht sehen, dass du gewunken hast, aber Christian hat gerade gewunken. Yeah, einfach stur lächeln und winken. Ja. Würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich mit dem Daniel. Ja, oder in zeitnah, in absehbarer Zeit. Ja, ich würde sagen, wenn wir das hinkriegen in 2 Wochen, ja, mal gucken. Stelle ich vielleicht noch auf Podlove um, dann mache ich einen extra Podcast-Fees dafür. Ja. Dann heißt es der Quatschmate oder so. Ja. Und dann geht's ab. Genau. Würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Ja. War nett mit dir. Ja, und wir gehen uns was essen. Hunger. Ciao. Wish I had a portal gun. To be an aperture science client would be like a dream. Hey yo, my brain has been craving it back since Portal hit Steam. No commute to work, I'd have a portal express. With a blue one in my closet, orange one at my desk. When my roommate is annoying and been toying with my stuff, I'd shoot a portal underneath him and just punch him in the nuts. I'd order delivery, get it fast like Dijon. Oh, cause once it leaves the restaurant, it goes right through a portal. Never late for a date, just ask my lady friends. By using portal physics, I'm always impressing them. Forget making reservations, I would never have to wait. Portal in the right location, I got someone else's plate. I could sneak into a party where they didn't invite me and be dealing out Bacardi while some dudes try to fight me. Would always end well dealing with these mere mortals. Aperture handhelds got me thinking with portals. I'm not viewed like Freeman, yo, but please don't make me back for one. I'd be cool as yellow, I could do a speedy grocery run. Life gave me lemons, I don't make lemonade. I'm mad like Cave Johnson, I got lemon grenades. The world is filled with puzzles I could solve with portal physics. I would brave the chamber struggles just to escape family visits. I'd be traveling like a maverick, surfaces all orange and blue. When I'm locked out my apartment, I'd use the companion cube. Oh, GLaDOS, take me to your center, cause I want to get enriched. I'm dying thinking about your science, I'd do anything for it. Yeah. I'd shoot 2 portals in a vertical line. Undo my belt, lean in and change pants without having to look down. Also, I'd suck my own dick. Yeah, bitches, science. Now you're coming with portals.